Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Ich habe hier einen Handzettel vorbereitet. Manchen mag es hilfreich sein, manche lenkt es vielleicht eher ab. Ich sehe gerade, sind mehr Leute gekommen, als ich erwartet hätte. So werden die jetzt auch nicht ausreichen, also wenn Sie jeweils zu zweit vielleicht reingucken. Die, die was damit anfangen können und die, die lieber mir zuhören, können sie ja weiterreichen. Ich will, bevor ich zum eigentlichen Vortrag komme, ein paar Vorbemerkungen machen, einen kleinen Anlauf nehmen. Ich glaube, gerade heute, oder war es gestern? Nee, heute Morgen kam in den Nachrichten die Meldung, dass die evangelische Kirche in Deutschland, also der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland, jetzt eben im Rahmen dieser Reformationsdekade, die für die Medien dann meistens Lutherdekade genannt wird, ein theologisches Grundsatzpapier zu Luthers Rechtfertigungslehre veröffentlicht habe, so etwa 100 Seiten, in dem versucht worden sei, die Errungenschaften von Luthers Theologie, seine Neuentdeckung sozusagen der Rechtfertigung für heutige Hörer, heutige Menschen transparent zu machen. Da der Text also jetzt gerade erst veröffentlicht worden ist, kenne ich ihn nicht. Ich bin gespannt auf die Lektüre. Also Stichwort Rechtfertigungslehre als Zentrum von Luthers Theologie. Ich habe Zweifel, ob es wirklich gelingen kann, das für heutige Hörer transparent zu machen. Aber umso mehr bin ich gespannt, denn die klassische Frage, mit der Luther immer zitiert wird, wie kriege ich einen gnädigen Gott, scheint mir doch nicht mehr die Frage der meisten heutigen Menschen zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie selber sich schon mal gefragt haben, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Gut, die evangelische Kirche in Deutschland hat nun den Versuch unternommen, diese Frage in heutige gesellschaftliche Kontexte hinein zu übersetzen. Vielleicht ist es ja gelungen. Nun muss aber bemerkt werden, selbst wenn das gelungen sein sollte, also es kam da so Andeutungen, das sei zu verstehen als Kritik an der Leistungsgesellschaft und so, ja okay, mag sein, dass es eine doch auch aktuelle Pointe gibt, die man rausarbeiten könnte, da muss man dennoch bedenken, dass dieses Zentrum von Luthers Theologie auch eine schwerwiegende Schattenseite hat. Und um diese Schattenseite soll es nun heute Abend gehen. Diese Schattenseite ist nun gerade an einer Universität, die eben im Lutherjahr 1933, ausgerechnet am 450. Geburtstag Martin Luthers, am 10. November 1933 eben auf den Namen des Reformators getauft worden ist, da ist die Thematisierung dieser Schattenseite vermutlich besonders brisant. Sie ist ohnehin brisant. Ich fürchte, dass in dieser neuen Publikation der EKD von dieser Schattenseite nicht die Rede ist, weil die im Rahmen der Propaganda auf das Reformationsjubiläum 2017 hin eben als belastend empfunden wird und deswegen wird sie lieber verdrängt, als dass man sie thematisiert. An einer Martin-Luther-Universität führt allerdings meines Erachtens kein Weg dran vorbei, dass genau dies auch thematisiert wird, denn das ist in diesem neuen von Ihnen erwähnten Aufsatz des Hallenser Kirchenhistorikers Friedemann Stengel jüngst auch ganz genau herausgearbeitet worden. Die Benennung nach Martin Luther im Jahr 1933 ist nicht wegen Luthers Rechtfertigungslehre erfolgt, sondern diese Benennung ist eben genau aufgrund dessen erfolgt, was ich die Schattenseite nenne, nämlich Luthers Judenfeindschaft. Die ist damals eben gerade nicht als Schatten, sondern als die große Stärke Luthers empfunden worden, weshalb man ihn zum Namenspatron dieser Universität machen wollte, um damit eben gerade die Nähe zum NS-Staat auch zu dokumentieren. Ja, genug der Vorbemerkungen. Und steige ich ein, indem ich zunächst doch eben genau die Seite Luthers thematisiere, durch die er zum Reformator geworden ist und die eben mit dem Stichwort Rechtfertigungslehre bezeichnet wird. Martin Luther hat sich den evangelischen Christen als ein Vorkämpfer der Freiheit eingeprägt. Die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, veröffentlicht im Herbst 1520, beginnt mit einer Doppelthese, in der bereits das ganze Konfliktpotenzial enthalten ist. Erstens, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und weiter haben manche dann gar nicht gelesen und haben das dann eben als Aufruf auch zur gesellschaftlichen Befreiung verstanden. Das war aber, wie Luther sehr schnell klar gemacht hat, ein Missverständnis. So war es nicht gemeint. Also wenn etwa dann 5 Jahre später die Bauern das aufgegriffen haben als Parole, als Begründung, als theologische Begründung für ihre Befreiung. Luther lässt dieser ersten These, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan, nämlich sofort eine zweite These folgen. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Wie passt beides zusammen? Luther legt hier ein Menschenbild zugrunde, wonach ein Christenmensch von zweierlei Natur sei, einerseits geistlich, andererseits leiblich. Und die christliche Freiheit betrifft zunächst nur den geistlichen Menschen, den Luther auch neu und innerlich nennen kann, während der leibliche oder alte und äußerliche Mensch davon zunächst ganz unbetroffen bleibt. Frei wird die Seele, also der innere Mensch, allein durch das heilige Evangelium, das Wort Gottes, von Christus gepredigt. Und Inhalt dieses Evangeliums ist eben die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott, allein durch Glauben oder, mit Luthers Worten formuliert, dass du hörest deinen Gott zu dir reden, wie all dein Leben und Werke nichts seien vor Gott. So du solches Recht glaubst, so musst du an dir selbst verzweifeln. Aus dieser Verzweiflung aber, sagt Luther, befreit Gott den Einzelnen, indem er ihm seinen lieben Sohn Jesus Christus vorsetzt und ihm durch ihn sagen lässt, du sollst dich mit festem Glauben ergeben und frisch auf ihn vertrauen. Und um dieses Glaubens willen sollen ihm alle seine Sünden vergeben sein. Also, sagt Luther, sehen wir, dass an dem Glauben ein Christenmensch genug hat. Er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei. Und das ist eben das, was die EKD wohl mit der Kritik an der Leistungsgesellschaft meint. Also wir brauchen keine Werke zu tun, um fromm zu gelten. Wir brauchen nichts leisten, in heutige Sprache übersetzt. Das ist also die große Befreiungserfahrung des Christenmenschen. Er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei. Bedarf er keines Werkes mehr, so ist er gewisslich entbunden von allen Geboten und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er gewisslich frei. Würde man das jetzt auf die gesellschaftlichen Verhältnisse übertragen, entbunden von allen Geboten und Gesetzen, dann würde das glatt auf Anarchismus hinauslaufen. Aber so ist es in der Tat von Luther überhaupt nicht gemeint. In einem zweiten Schritt nämlich widmet sich nun Luther dem äußerlichen Menschen, von dem gilt, dass er ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan ist. Da, sagt Luther, heben sich nun die Werke an, die darin bestehen, dass der äußere Mensch dem inneren Menschen gleichförmig werden soll, wie der innerliche Mensch mit Gott eines geworden ist. Entscheidend ist hier, dass die Werke des äußeren Menschen nicht etwa dazu getan werden, um dadurch fromm und gerecht vor Gott zu werden, sondern, wie Luther formuliert, aus freier Liebe umsonst Gott zu gefallen und dem Nächsten zugute. So fließet aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freiwillig, fröhlich Leben, dem Nächsten zu dienen, umsonst. Wie uns Gott hat durch Christus umsonst geholfen, also sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anderes tun, als dem Nächsten helfen. Soweit dürfte das möglicherweise bekannt sein. Das sind also frühe Formulierungen Luthers, wie er, die man dann später auf die Formel der Rechtfertigungslehre gebracht hat. Was heißt das aber, wenn der Nächste, dem wir umsonst aus freier Liebe dienen sollen, kein Christ ist, sondern ein Jude? Gilt es dann auch? Damit komme ich zu einem zweiten Punkt, der dem bisherigen deutlich zu widersprechen scheint, nämlich Luther als Held der Freiheit. So hat ihn übrigens im 19. Jahrhundert auch Heinrich Heine gefeiert, also gerade diese Befreiungsbotschaft der Rechtfertigung ist da durchaus offensichtlich noch verstanden worden. Aber es gibt dazu eben eine Schattenseite, von der jetzt die Rede sein muss. Leon Poljakow, der jüdische Pionier der Antisemitismusforschung, schreibt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in seiner Geschichte des Antisemitismus über Martin Luther die folgenden Sätze. Im Antisemitismus zog das religiöse Motiv, die Rechtfertigung durch den Glauben, eine Ablehnung der Werke nach sich, jener Werke, die unzweifelhaft jüdischer Prägung sind. Und Poljakow fragt, muss vielleicht ein wirklicher Christ, der seinen Gott in der Weise eines Martin Luther anbetet, nicht schließlich unvermeidlich die Juden aus ganzer Seele verabscheuen und sie mit allen Kräften bekämpfen? Weil Juden nach ihrem Selbstverständnis, nach ihrem religiösen Selbstverständnis, nämlich nun gerade durch gute Werke, sich bemühen, Gott zu gefallen. Dieser Einschätzung Poljakows ließe sich eine sinnähnliche Äußerung des Philosophen Karl Jaspers, ebenfalls aus den 50er Jahren, an die Seite stellen. Da hat Jaspers formuliert, was Hitler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch Gaskammern. Soweit Jaspers. Luthers aggressiv judenfeindliche Spätschriften, wie zum Beispiel die Schrift von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543, sind berüchtigt. Diese Abhandlung von den Juden und ihren Lügen, die im Übrigen nur eine von drei großen judenfeindlichen Schriften aus dem Jahr 1543 ist, also für den späten Luther ist das Thema Juden offensichtlich zu einer Obsession geworden. Auch noch seine letzte Predigt in Eisleben, die er wegen eines Schwächeanfalls abbrechen musste, hat er dann doch noch trotz dieses Anfalls mit einer Vermahnung gegen die Juden abgeschlossen, die sozusagen Luthers theologisches Testament darstellt. Die Abhandlung von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543 endet mit Luthers schrecklichen praktischen Ratschlägen zur Verfolgung der Juden. Toleranz gegenüber den Juden würde nämlich aus Sicht des Wittenberger Reformators eine Entehrung Gottes bedeuten, während die Verehrung des Gottessohnes Jesu Christi Verfolgung der Juden einschließen müsse. So schreibt er, weil sie aber uns verfluchen, so verfluchen sie unseren Herrn auch. verfluchen sie unseren Herrn, so verfluchen sie auch Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Und da die Juden Gott selbst verfluchen, plädiert nun Luther für das, was er eine scharfe Barmherzigkeit nennt, die beinhaltet, jetzt Original Luther-Sätze, dass man ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, dass man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein und Talmudisten, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren und so weiter und so fort. Und schließlich, will das alles nicht helfen, müssen wir sie wie die tollen Hunde ausjagen. Solche Ratschläge Luthers an die Obrigkeit konnten von den Nazis problemlos als Begründung für ihren Erlösungsantisemitismus, also Erlösung der Deutschen durch Vernichtung der Juden, für diesen Erlösungsantisemitismus konnten solche Ratschläge Luthers problemlos in Anspruch genommen werden. Der deutsch-christliche Landesbischof von Thüringen etwa, Martin Sasse, schrieb in der Einleitung zu seiner Edition von Luthers Judenschriften, die 1938 unter dem programmatischen Titel Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen, erschien. Da schrieb also dieser Bischof Sasse am 10. November 1938 an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Und das ist durchaus mit Stolz formuliert. Im Allgemeinen werden solche Äußerungen heute als Missbrauch Luthers abgetan. Demgegenüber wird auf jede nur denkbare Weise versucht, Luther von dem Verdacht freizusprechen, er habe dem modernen Antisemitismus vorgearbeitet. Luther gilt dann als Kind seiner Zeit, was er natürlich war, als Kind seiner Zeit, die nun einmal insgesamt judenfeindlich gewesen sei. Oder man betont, dass der jüngere Luther eine eher judenfreundliche Haltung gezeigt habe, während erst der alte, verbitterte Luther dem Judenhass nachgegeben habe. Oder aber man behilft sich mit der Unterscheidung zwischen einer religiös begründeten Verachtung der Juden, die man Antijudaismus nennt, und die sei bei Luther leider doch zu finden, und andererseits aber dem modernen, rassenbiologisch begründeten Antisemitismus, der etwas ganz anderes sei und den man nicht Luther in die Schuhe schieben könne. Ich halte all diese Argumente, und da gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer, für apologetische Strategien, mit denen ich mich im Folgenden auseinandersetzen will. Zunächst also zur angeblichen Toleranz des frühen Luther gegenüber den Juden. Im Frühjahr 1523 veröffentlichte Luther seine Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Diese Schrift wird gerne als Beweis angeführt für die judenfreundliche Haltung des frühen Luther. Dazu ist zunächst mal zu sagen, das ist nicht der frühe Luther. Also 1523 war er immerhin schon 40 Jahre alt. Also das ist eher so vielleicht der mittlere Luther dann. Der frühe Luther hat sich zu den Juden auch geäußert im Rahmen seiner Wittenberger Vorlesungen. Und da reproduziert er ganz unproblematisiert den überlieferten mittelalterlich-kirchlich-theologischen Antijudaismus. Also der frühe Luther ist judenfeindlich mit einer merkwürdigen Differenzierung, die man allerdings anbringen muss. Er war dagegen in dem sogenannten Dunkelmännerstreit um die Kölner Dominikaner und den Humanisten Reuchlin, wo es darum ging, ob die jüdischen Schriften der Talmud konfisziert oder verbrannt werden sollen, als sich Reuchlin für die jüdischen Schriften engagiert hat, hat Luther zugestimmt mit dem interessanten Argument, man soll den Juden ihren Talmud ruhig lassen, sie seien so verstockt, dass bei ihnen sowieso Hopfen und Malz verloren ist. Also man soll sie ihrem Schicksal überlassen. Es hilft nichts, den Talmud zu konfiszieren, um auf diese Weise die Juden zum Christentum zu zwingen. Das wird nicht funktionieren. Also eine theologische Judenfeindschaft, die eine gewisse praktische Toleranz gegenüber jüdischen Schriften zur Folge hat. Das ist eine interessante Position, die hat er aber später überwunden, und zwar in zwei Richtungen. 1523 in der einen Richtung, nämlich mit dieser Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, die einen relativ konzilianten Ton gegenüber den Juden anschlägt, der allerdings in Luthers Hoffnung auf künftige Bekehrung der Juden begründet ist. Ob das judenfreundlich ist, wenn von den Juden erwartet wird, sie sollen aufhören, Juden zu sein, darüber kann man sich sicher streiten oder eigentlich gar nicht streiten, aber das wird normalerweise eben als die judenfreundliche Haltung des frühen Luther bezeichnet, dass er da vorübergehend doch optimistisch war, eine Bekehrung der Juden könne gelingen, wenn man sie freundlich behandelt. In der Einleitung zu dieser Schrift legt Luther dar, dass der primäre Zweck seiner Abhandlung der sei, seinen Kritikern seine Rechtgläubigkeit zu beweisen, nämlich seinen altgläubig-katholischen Kritikern, indem er nämlich aus der Bibel die Gründe aufzählen wollte, die ihn bewegen zu glauben, dass Jesus Christus ein Jude sei, von einer Jungfrau geboren. Und auf diesen Zusatz liegt der Hauptakzent. Also er will zeigen, dass auch er an die Jungfrauengeburt Jesu glaubt. Und die ist eben vermittelt über die jüdische Mutter Maria. Und deswegen ist Jesus eben als von einer Jungfrau geborener Mensch ein geborener Jude. Neben diesem Hauptzweck, Beweis seiner Rechtgläubigkeit, was die Jungfrauengeburt betrifft, erhofft sich Luther eine positive Nebenwirkung auch bei den Juden, nämlich, wie erwähnt, ein Missionserfolg, ob ich vielleicht auch der Juden etliche möchte zum Christenglauben reizen. Die Hoffnung, dass das gelingen könnte, ist offensichtlich darin begründet, dass Luther meint, während unter der Papstkirche die Juden schlecht behandelt wurden, hat man sie ja nur abgeschreckt. Und wenn man sie jetzt mit Hilfe des reformatorischen, lutherischen Evangeliums umwirbt, da werden sie vielleicht eher angelockt werden können. Der Hauptteil dieser Schrift besteht jedoch aus zwei ausführlichen antijüdischen Polemiken, in denen Luther zunächst Schriftbeweise für die christliche Lehre von der Jungfrauengeburt Jesu Christi ausbreitet, um danach die jüdische Messias-Erwartung aus der Schrift zu widerlegen, also die Erwartung der Juden, dass der Messias noch nicht gekommen sei, sondern erst in der Zukunft kommen werde und dass er als ein politischer Befreier auftreten werde. Das will Luther eben aus der Bibel widerlegen. Das wird selten beachtet, dass also die ganze Schrift eigentlich eine theologische Auseinandersetzung mit dem Judentum ist und nur eben ein bisschen umrahmt mit ein paar freundlichen, werbenden Sätzen mit judenmissionarischer Absicht. Am Schluss der Schrift kommt Luther eben auf diese judenmissionarische Absicht erneut zurück, wenn er formuliert, darum wäre meine Bitte und Rat, dass man säuberlich mit ihnen umginge und aus der Schrift sie unterrichtete, so möchten ihrer etliche herbeikommen, also Christen werden. Aber wenn wir sie nur mit Gewalt treiben, dass man sie gleich für Hunde hält, was sollten wir Gutes an ihnen schaffen? Will man ihnen helfen, so muss man nicht des Papstes Gesetz, sondern christlicher Liebe Gesetz an ihnen üben und sie freundlich annehmen. Soweit Luther. In Kenntnis von Luthers weiterer theologischer Entwicklung klingen allerdings die abschließenden Worte dieser Schrift von 1523 bereits fast wie eine Drohung. Da heißt es, hier will ich's diesmal lassen bleiben, bis ich sehe, was ich gewirkt habe. Er sah sehr bald, dass sein Werbeversuch völlig erfolglos blieb, und dann zeigte er, dass er durchaus auch andere Seiten aufziehen konnte. Und daher stellt sich jetzt eben die Frage, wie es von diesen werbenden Sätzen her zu der scharfen Barmherzigkeit in Luthers Spätschrift von den Juden und ihren Lügen 20 Jahre später kommen konnte. Bis heute, das wäre jetzt ein weiterer Teil, eine andere apologetische Strategie, die nämlich darauf hinausläuft, dass Luther zwar als Politiker ein Judenfeind gewesen sei, seine reformatorische Theologie sei davon aber ganz unberührt und könne deswegen auch problemlos rezipiert werden, weil beides miteinander nichts zu tun hat. In einer Sammlung, einer Anthologie von Luthers Judenschriften aus den 70er Jahren kann man dann sogar lesen, es ist wissenschaftlich nicht haltbar, Luther den Judenpolitiker und Luther den Rechtfertigungstheologen miteinander zu identifizieren. Einer hat mit dem anderen angeblich gar nichts zu tun. Mindestens würde ich annehmen, dass es sich um dieselbe Person gehandelt hat. Vielleicht hatte auch sonst noch der eine Luther mit dem anderen irgendetwas zu tun. Und das ist jetzt meine Fragestellung, also auch, ob es da einen theologischen Zusammenhang gibt. Bis heute gibt es lutherische Theologen, die den Reformator in dem gerade zitierten Sinn eben auch in den judenfeindlichen Äußerungen seiner Spätschriften zu verteidigen suchen. Ich will ein Beispiel aus den 50er Jahren zitieren, das ist aber durchaus noch aktuell, weil ich also erst im vergangenen Dezember in einer Veröffentlichung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zum Thema Luther und die Juden ganz dieselben Argumente auch wieder finden konnte. In den 50er Jahren hat der Lutherforscher Wilhelm Maurer die Ansicht vertreten, dass die antisemitischen Gedanken sich nicht ohne Zutun der Christenheit entwickelt hätten. Das gesteht er durchaus zu. Er betont aber andererseits, dass dem Christenmenschen von heute, also der 50er Jahre, nicht mehr bewiesen zu werden brauche, dass der Antisemitismus seinem Wesen nach unchristlich sei. Er gesteht zwar zu, dass die mittelalterliche Theologie teilweise antisemitisch gefärbt gewesen sei, aber genau dieser mittelalterliche Antisemitismus sei von Luther überwunden worden. Um Luthers Einstellung zu den Juden zu verstehen, müsse man aber von seiner theologischen Grundposition, das heißt eben von seiner Rechtfertigungslehre, ausgehen. In ihr liege der Schlüssel für das Verständnis auch dieser Frage. Also dieser Lutherforscher Wilhelm Maurer sieht einen engen Zusammenhang zwischen Rechtfertigungslehre und Luthers Stellung zu den Juden. Und da wird es jetzt natürlich spannend, wenn die Einschätzung, dass Luther ein scharfer Judenhasser war, stimmt, was fangen wir dann mit der Rechtfertigungslehre an, wenn es da so einen engen Zusammenhang gibt, wie Maurer behauptet. Maßgebend, so Maurer, sei für Luther von Anfang an die Heilige Schrift gewesen. Demgegenüber stecke für Luther der Talmud voller Lügen und Verdrehungen der Bibel, weshalb die Synagoge in ihrer Verstockung die Schrift nicht verstehen könne. Den leeren Buchstaben hält die Synagoge fest, den Geist hat sie verloren und die Heilige Schrift mit ihm. Solche von den Kirchenvätern übernommenen Urteile hätten sich, so sagt nun Maurer, bei Luther jedoch nicht auf die Synagoge beschränkt. Vielmehr erscheine in ihnen, in diesen Urteilen Luthers, der Jude als der typische Vertreter menschlichen Verhaltens Gott gegenüber. Er, der Jude, ist der Selbstgerechte, der Typus des Superbus, des Hochmütigen. Und der exemplarische Hochmut der Juden steigere sich in Luthers Sicht bis zur Gottlosigkeit. So weite sich die Judenfrage bei Luther zur Menschheitsfrage überhaupt. Hier wird es nun höchst brisant, denn das, was Maurer mit Luthers Worten hier als den jüdischen Hochmut bezeichnet und dieser Hochmut exemplarisch eben für die als Menschheitsfrage, also der menschliche Hochmut gegenüber Gott, das ist eben genau das, was auch heute die evangelische Kirche als das Leistungsdenken, die Werkgerechtigkeit bezeichnet, dass man sich mit guten Werken vor Gott selbst rechtfertigen könne. Also die Kritik an der Leistungsgesellschaft scheint nahe verwandt zu sein mit der Kritik an dem jüdischen Hochmut. Maurers Ausführungen klingen, als solle der theologische Antijudaismus dadurch, der theologische Antijudaismus Luthers dadurch gerechtfertigt werden, dass in ihm eben ein zentrales Anliegen reformatorischer Theologie zum Ausdruck kommt, nämlich die Kritik der menschlichen Selbstgerechtigkeit, des menschlichen Hochmuts vor Gott. So schreibt Maurer, der Jude tritt ein in die Solidarität aller menschlichen Schuld. Er wird ein Exempel für den göttlichen Strafzorn, der die ganze sündige Welt trifft. Ein Jude ist hier offensichtlich nicht gefragt worden, ob er sich selbst so versteht als Exempel für die Solidarität der menschlichen Schuld. Also er wird da in eine Solidarität reingezwungen, die von seinem eigenen Selbstverständnis her möglicherweise doch etwas fernlege. Maurer geht nun davon aus, dass diese theologischen Grundlinien bei Luther allezeit gleich geblieben seien. Also keine Veränderung zwischen frühem, mittlerem und späten Luther. Verändert hätten sich lediglich die praktisch-rechtlichen Folgerungen aus dieser Rechtfertigungslehre. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Grundlinien, mit denen Luther das Verhältnis von Kirche und Synagoge umschreibt, allezeit gleich geblieben seien, werde nun aber die scharfe Barmherzigkeit, die Luther später empfiehlt, verständlich. Maurer schreibt, mit allen seinen bitteren Anklagen, mit allen harten Maßnahmen gegen die Juden, habe Luther doch nur an seinem missionarischen Interesse festhalten wollen. Die scharfe Barmherzigkeit solle ja immer noch dazu dienen, etliche Juden aus der Flammen und Glut erretten zu können. Als Anlass für den Umschwung in den praktisch-rechtlichen Folgerungen, die Luther aus seiner theologischen Grundlage zieht, gibt Maurer die angebliche jüdische Gegenmission an, auf die Luthers reformatorische Bewegung gestoßen sei. Das ist nun auch ein bis heute gelegentlich vertretenes apologetisches Argument. Luther habe sich in die Defensive gedrängt gesehen gegenüber den Juden, die den Spieß umgedreht hätten, statt dass sie sich von Luther missionieren lassen, hätten Juden angeblich angefangen, Christen zu missionieren. Dafür gibt es keinerlei historischen Beweis. Es wird trotzdem von Kirchenhistorikern bis heute gerne wiederholt. Also in den 50er Jahren war das noch die allgemein verbreitete These und das ist seither immer wieder ungeprüft abgeschrieben worden, obwohl es widerlegbar ist. Schon allein durch eine Überlegung reichsrechtlich hätte auf eine jüdische Christenmission die Todesstrafe gestanden. Also das wäre, hätten die sich gar nicht leisten können. Es sind allerdings damals Gerüchte über eine jüdische Christenmission zu Luther durchgedrungen, die er geglaubt hat. Und weil Luther diese Gerüchte geglaubt hat, glauben lutherische Kirchenhistoriker ihm diese Gerüchte, weil ja, Luther kann sich ja nicht geirrt haben. Also das ist jetzt ein bisschen ironisch, aber anders ist mir das kaum erklärbar. Ja, also Luther habe sich, so schreibt eben auch Maurer, in dieser Lage in die Verteidigung gedrängt gesehen. Und das erklärt nun für Maurer den aggressiven Ton gegenüber den Juden. Vor allem aber will Maurer selbst in der Alterspolemik Luthers tiefste theologische Einsichten ausgesprochen sehen. Also auch in der Polemik noch tiefste theologische Einsichten, die sich aus dem reformatorischen Schriftverständnis ergeben. Diese tiefsten Einsichten seien hier in ganzer Länge zitiert, da sie von Maurer offenbar in keiner Weise problematisiert werden. Da heißt es bei Maurer, in seinem Referat von Luthers tiefsten theologischen Einsichten: Alle Völker stehen unter Gottes Gericht und Gnade. Damit wird die Spannung zwischen Gesetz und Evangelium von der Luthers Schriftverständnis und damit seine ganze Theologie bestimmt ist, auch für das Verhältnis von Kirche und Synagoge zur Grundlage genommen. Gottes Gesetz, also das jüdische biblische Gesetz, setzt sich selbst das Ende. Denn es ist allezeit von der Verheißung begleitet, nämlich die Verheißung des Messias, und kann nur in der Begrenzung durch die Verheißung recht verstanden werden. Ist die Verheißung erst einmal durch die Ankunft des Messias erfüllt, dann hat auch das Gesetz seine Rolle ausgespielt. Erst damit ist das Zeugnis des Paulus gegen die Synagoge zum ersten Mal richtig erfasst. Und offensichtlich, wenn das eine tiefe theologische Einsicht sein soll, ist damit gleichzeitig gemeint, wenn durch die Ankunft des Messias, also Jesus Christus, das Gesetz seine Rolle ausgespielt hat, auch das Judentum seine Rolle ausgespielt hat und daher seine Existenzberechtigung verloren hat, weil das Judentum eben immer noch an dem veralteten Gesetz festhält. Damit soll nach Maurer offenbar genug gesagt sein. Die lutherisch-paulinische Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, ob Luther da Paulus richtig verstanden hat, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich referiere das nur. Also diese Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, die Lehre vom Ende des Gesetzes aufgrund des Sieges des Evangeliums von Christus, dient Maurer offenbar als Vorwand für die Beschönigung jeglicher praktisch-rechtlicher Unbarmherzigkeit als scharfe Barmherzigkeit. Mit Recht hat der evangelische Theologe Martin Stör diese Äußerung Maurers wie folgt kritisiert: Keine noch so beachtliche Virtuosität, mit theologischen Begriffen oder frommen Vokabeln umzugehen, machen aus Luthers scharfer Barmherzigkeit, das heißt aus seinen Kristallnachtvorschlägen, Barmherzigkeit. Ein so eindeutiger Begriff wie Barmherzigkeit lässt sich schlechterdings nicht mit so eindeutigen Vorschlägen wie eben der Vertreibung der Juden vereinigen. Nun ein fünftes Kapitel, eine weitere beliebte apologetische Strategie, arbeitet mit der Differenzierung von begrifflichen Differenzierung von Antijudaismus und Antisemitismus. Wenn im Blick auf Luther von Antisemitismus die Rede ist, so ja die Fragestellung, unter der dieser Vortrag steht, so mag dies als anachronistischer Sprachgebrauch in Frage gestellt werden. Daher hier eine Klarstellung zur Begriffsverwendung. Der Begriff Antisemitismus wurde bekanntlich erst im späten 19. Jahrhundert geprägt. Im Allgemeinen wird er auf den deutschen Journalisten Wilhelm Marr zurückgeführt, der damit seit 1879 seine angeblich wissenschaftlich, das heißt rassisch begründete Judenfeindschaft von der älteren, religiös begründeten Judenfeindschaft abgrenzen wollte, die man dann zum Beispiel Antijudaismus nennt. Seit der Antike und zumal seit der frühchristlichen Zeit hat es in Europa Judenfeindschaft gegeben. Und zwar Judenfeindschaft, die zunächst wesentlich vom Religionsgegensatz bestimmt war. Das Wort Antisemitismus meint demgegenüber eine grundsätzlich neue judenfeindschaftliche Bewegung, so jedenfalls die Vertreter der begrifflichen Differenzierung. Die Theologie hat diese sozialwissenschaftliche Unterscheidung von religiös begründetem Antijudaismus und rassisch begründetem Antisemitismus begierig aufgegriffen, insbesondere wo es um Luther geht. Also der zitierte Lutherforscher Wilhelm Maurer greift sie nicht auf, weil der sagt, im Mittelalter hat es durchaus Antisemitismus gegeben. Also mit dem Anachronismus der Begrifflichkeit hat er kein Problem, sondern er will nur Luther herausnehmen als die Ausnahme, der eben kein Antisemit gewesen sei. Allerdings ein Antijudaist aus theologischen Gründen und der Antijudaismus sei eben was ganz anderes und im Vergleich dazu ganz harmlos, sogar tief theologisch begründet. Bei dieser Differenzierung ist jedoch zu beachten, dass der Gebrauch des Begriffs Antisemitismus von Anfang an keineswegs einheitlich war. Vielmehr konnte mit Antisemitismus durchaus auch die ganze Tradition anderweitig begründeter Judenfeindschaft bezeichnet werden. Also antiker, heidnisch-römischer Antisemitismus, das ist gang und gäbe in der Antisemitismusforschung, dieser Sprachgebrauch. Nur Luther darf kein Antisemit gewesen sein, weil er theologisch argumentiert hat. Daneben muss man auch bedenken, auch der Begriff Antijudaismus ist ein Anachronismus. Der ist noch später als der Begriff Antisemitismus. Der ist eigentlich erst gebildet worden in Abgrenzung von dem Begriff des rassisch begründeten Antisemitismus. Der französische Historiker Jules Isaac hat die primäre Verantwortung des Christentums für die Herausbildung des Antisemitismus betont. Und das ist eben außerhalb Deutschlands auch ganz gang und gäbe, dass man den Begriff Antisemitismus sehr allgemein verwendet für Judenfeindschaft, egal mit welcher Begründung. Es ist eigentlich eher eine deutsche Sonderlehre, hier begrifflich zu differenzieren. Jules Isaac schreibt: Keine Waffe erwies sich als bedrohlicher für das Judentum und seine Anhänger als die christlich-theologische Lehre der Verachtung. Innerhalb dieser Lehre war nichts verderblicher als die Theorie von den Juden als Gottesmördervolk. Diese Lehre der Verachtung ist ein Werk der Theologie. Es erscheint nach Isaac also angemessen, nicht von einem Bruch, sondern eher von einer Transformation der traditionellen christlichen Lehre der Verachtung in die modernen Formen des Antisemitismus zu reden. Ganz ähnlich verwendet auch der israelische Historiker Yehuda Bauer den Begriff Antisemitismus für Judenhass in jeder Form und mit jeder Begründung. So habe sich der Antisemitismus auch durch die Säkularisierung hindurch als einer der wenigen Überreste christlicher Ideologie weitervererbt. Antisemitismus wäre demnach nicht so sehr als eine neue Ideologie des späten 19. Jahrhunderts zu betrachten, sondern eher als ein Relikt christlicher Theologie innerhalb der säkularisierten Gesellschaft. Wie schwierig und letztlich wirklichkeitsfremd die klare Abgrenzung zwischen religiös motiviertem Antijudaismus und säkularem Antisemitismus ist, wird gerade im Blick auf Luther deutlich. So wurde behauptet, im traditionellen christlichen Selbstverständnis könne ein Jude, eine Jüdin durch Bekehrung zum Mitglied der christlichen Mehrheitsgesellschaft werden, während im rassistischen Antisemitismus der Gegensatz zwischen Juden und Nichtjuden unaufhebbar bleibt. Doch auch Luther hat schließlich die Hoffnung auf eine Integration der jüdischen Minderheit in die christliche Mehrheitsgesellschaft durch Bekehrung weitgehend aufgegeben. Ihm ist die Fortexistenz der Juden trotz ihrer göttlichen Verwerfung unerträglich geworden, da sie eine ständige Bedrohung für die Christen darstelle. Demnach sind gerade auch die Merkmale, durch die man den modernen säkularen Antisemitismus von einem traditionell religiösen Antijudaismus unterscheiden will, bereits bei Luther gegeben. Es ist jedenfalls darauf zu achten, dass die notwendige historische Differenzierung zwischen verschiedenen Formen der Judenfeindschaft nicht zur Apologetik verkommt. Also etwa, wenn man sagt, Antisemitismus ist schlimm, aber Antijudaismus ist gut begründet und weniger schlimm. Für die Opfer der Judenfeindschaft macht es im Allgemeinen wenig Unterschied, wie die Judenfeinde ihre Judenfeindschaft begründen, ob rassisch oder theologisch oder ökonomisch oder politisch oder wie auch immer. Im Übrigen ist auch Luthers theologisch begründete Judenfeindschaft durchaus nicht frei von Momenten, die nicht so sehr auf die jüdische Religion als vielmehr auf einen im Wesen des Juden in der jüdischen Natur begründeten, unveränderlichen Charakter zielen, wie sich etwa in seiner Rede von der Verstockung der Juden zeigt. Aufgrund ihrer Verstockung, die ihnen, wie Luther ausdrücklich formuliert, zur Natur geworden ist, sind die Juden schlechterdings nicht zu bekehren, sondern, wie er schon 1526 schreibt in einer Schrift, vier tröstliche Psalmen für die Königin von Ungarn, nämlich nachdem Ungarn von den Türken, also Ungarn von den Türken geschlagen worden war in der Schlacht von Mohács, hat Luther sich an die Königin von Ungarn mit vier tröstlichen Psalmen gewandt und da schreibt er, die Verstockung sei den Juden zur Natur geworden, sie seien schlechterdings nicht zu bekehren und müssten daher in der Hölle zerschmolzen werden. Neben solchen doch schon protorassistischen Äußerungen Luthers finden sich bei Luther auch ökonomische Motive, wo es etwa um den jüdischen Wucher geht. Und es gibt auch protonationalistische Motive, wenn Luther meint, uns Deutsche vor den Juden warnen zu müssen und eben, wie gesagt, protorassistische, wo er auf das jüdische Blut als die Natur der Juden anspielt. Schließlich muss die Behauptung, der Antijudaismus habe als theologisches Konzept nicht auf die Vernichtung der Juden gesonnen, wie Maurer behauptet, zumindest im Blick auf den offensichtlichen Vernichtungswillen, wie er in Luthers späten Judenschriften dokumentiert ist, als Verharmlosung gelten. Also er ruft zwar in der Schrift von den Juden und ihren Lügen nicht direkt zum Judenmord auf, aber doch dazu, die Juden jeglicher ökonomischer Grundlage zu berauben, also ein Verarmungsprogramm, Zwangsarbeit und ich weiß nicht was alles und wie zitiert auch eben im Zweifelsfall, sie wie die tollen Hunde auszujagen. Das würde ich doch auch einen Vernichtungswillen nennen, selbst wenn es nicht Aufruf zum Judenmord ist. In Tischreden allerdings, da muss man vorsichtig sein, wie fern die tatsächlich original Luther mitgeben. Das ist Luther aus zweiter Hand sozusagen, Protokolle von seiner Tafelrunden. Aber sie reproduzieren doch sehr genau, wie Luther wahrgenommen worden ist von seinen Zeitgenossen. Und in solchen Tischreden ist also überliefert, dass sich Luther zu Äußerungen hinreißen ließ, die nun doch auch explizit seine Mordlust gegenüber Juden dokumentieren. So, wenn er schon zu Anfang der 30er Jahre einen taufwilligen Juden auf die Elbbrücke in Wittenberg führen will, ihm dort einen Stein um den Hals hängen und ihn mit den Worten herunterstoßen wollte, ich taufe dich im Namen Abrahams. Und mir scheint diese Überlieferung insofern durchaus glaubwürdig zu sein, weil sie kein Einzelfall ist. Es gibt weitere mörderische Tischreden Luthers, die ich Ihnen jetzt ersparen will. Ich kürze jetzt, lass den 6. Abschnitt weg, der auf die Reformationsdekade eingehen sollte, weil ich da ja einleitend schon ein bisschen was dazu gesagt habe, und komme zum Schluss mit einem Fazit. Nach alledem muss wohl gesagt werden, dass die konsequente Vermeidung des Begriffs Antisemitismus in Bezug auf Luther ihrerseits Ausdruck einer apologetischen Strategie sein dürfte. Wer heute auf einer scharfen Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antijudaismus im Blick auf Luther insistiert, läuft Gefahr, sich seinerseits das angeblich wissenschaftliche Selbstverständnis des modernen Antisemitismus zu eigen zu machen. Eine Differenzierung der Begriffe unter Ausblendung oder Vernachlässigung der Übergangsphänomene scheint ja gerade der antisemitischen Schutzbehauptung Glauben zu schenken, wonach sich der moderne Antisemitismus vom religiösen Vorurteil dadurch unterscheide, dass er sich wissenschaftlicher, das heißt rassenbiologischer Kriterien bediene. Die Anwendung des Begriffs Antisemitismus auf Luther könnte nur dann vermieden werden, wenn der Begriff Antisemitismus überhaupt aus dem Vokabular gestrichen werden könnte. Ich hätte da gar nichts dagegen, weil der Begriff tatsächlich auch missverständlich ist und auch durchaus missbraucht werden kann. Ich habe ja selber gesagt, ich verwende ihn eher allgemein im Sinne von Judenfeindschaft oder Judenhass, und das würde mir vollkommen ausreichen. Andererseits erscheint mir die Perspektive nicht realistisch, dass der Begriff Antisemitismus aus dem Vokabular verschwindet. Und solange es diesen Begriff gibt, dürfte letztlich kein Weg daran vorbeiführen, auch von Luthers Antisemitismus zu sprechen, wenn nicht gar von Luther als einem Kronzeugen des Antisemitismus. Gerade die Vermischung theologischer mit säkularen Argumenten macht das Spezifikum von Luthers Antisemitismus aus, der als ein Kulminationspunkt in der langen und problematischen Geschichte des christlich-jüdischen Verhältnisses gelten muss. Ja, soweit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich würde einfach mal interessieren, ob Luther möglicherweise selber mal die Judenpogrome miterlebt hat. Nein. Aber in der Zeit der Reformation, also Ende des 15. und dann Anfang des 16. Jahrhunderts, ist es an sehr vielen Orten in Deutschland zu Judenvertreibungen gekommen, und davon wusste Luther. Wie Sie wissen, nicht lange vorher, 1492, die Vertreibung der Juden aus Spanien. Also das war tatsächlich ein allgemein europäisches Phänomen. Und Luther, also auch in Sachsen waren die Juden längst vertrieben. In Wittenberg kann man feststellen, da gibt es immer noch die Judenstraße. Da lebten aber zu Luthers Zeiten keine Juden mehr, gleich hinter der Marktkirche. Aber in Erinnerung an die Vertreibung der Juden aus Wittenberg ist an der Stadtkirche in Wittenberg außen diese berüchtigte Judensau angebracht, also ein antisemitisches Relief, das Juden darstellt, wie sie einer Sau in den Hintern kriechen. Und Luther hat in einer anderen judenfeindlichen Schrift, die ich jetzt nicht zitiert habe, auch aus dem Jahr 1543 genau dieses Relief kommentiert und gesagt, da sieht man, wie die Juden dem Talmud in den Hintern kriechen. Also das hat er sich ganz zu eigen gemacht. Und aber ja, Ihre Frage war, ob er Pogrome mitgekriegt hat, das nicht. Er hatte auch, also es ist nur eine einzige leibhaftige Begegnung mit Juden zuverlässig überliefert. Früher gab es eine Reihe weiterer Legenden, die sind aber alle nicht nachweisbar und alle auch eher unwahrscheinlich. Also es sind wohl einmal mit kurfürstlicher Erlaubnis ein paar Juden durch Wittenberg gezogen, wahrscheinlich Händler, und die haben sich mit Luther getroffen und haben mit ihm diskutiert, und man konnte sich nicht einigen. Und Luther hat denen dann ein Begleitschreiben mitgegeben, in dem er aber den Namen Jesus Christus verwendet hat. Und als die Juden den gelesen haben, haben sie gesagt, das wollen wir lieber nicht haben. Und darauf fühlte sich Luther beleidigt. Also das ist die einzig zuverlässig überlieferte Begegnung. Ansonsten hat sich damals der Sprecher der Juden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Jossel von Rossheim, ein elsässischer Jude, der hat sich mit einer Bittschrift an Luther gewandt, dass Luther sich beim sächsischen Kurfürsten für die Juden einsetzen möge, um den Juden als Händler die Durchreise durch Sachsen zu ermöglichen. Das hat Luther abgelehnt, eben gerade unter Berufung auf seine schlechten Erfahrungen mit Juden. Die würden seine Freundlichkeit ja doch nur ausnützen. Das ist alles, was ich indirekt dazu sagen kann, sozusagen. Man kann vielleicht nur ergänzen für Halle. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber relativ, dass auch in Halle, es gab zwei größere Vertreibungen, Judenvertreibungen, die jetzt da sozusagen darin resultiert, dass gar keine jüdische Bevölkerung mehr hier gab oder kein Judenghetto mehr gab, bis ins 19. Jahrhundert eigentlich erst, wo die jüdische Gemeinde sich hier wieder massiv gewachsen ist. Es gab mehrere Jahrhunderte, wo hier keine Gemeinde vorhanden war, und dann auch sozusagen auch nur bis in die Nazizeit eigentlich danach, wo der die Gemeinde ja auch zerstört, wie vielerorts in Deutschland. Mir fällt gerade auch noch was ein, was vielleicht ergänzt werden könnte. Also diese letzte Bemerkung Luthers von der Kanzel in Eisleben herab hatte den Hintergrund, dass in der Grafschaft Mansfeld, also Luthers Heimat, die Juden noch geduldet wurden. Und genau das wollte Luther beenden und hat eben den Grafen von Mansfeld aufgefordert, er soll doch nun endlich auch die Juden aus seinem Fürstentum vertreiben. Ja, schönen Dank erstmal für Ihre Darlegungen. Ihr Fazit, was Sie am Schluss dann gezogen haben, das kulminiert in der Feststellung, Luther sei eigentlich als Kronzeuge des Antisemitismus zu betrachten, also des Antisemitismus, wie er von den Nationalsozialisten praktiziert wurde und auch heute ja mitunter noch in rechtsradikalen Kreisen propagiert wird. Sie begründen das auch mit seiner Wortlust, die ja in seinem Tischreden offenbar wird. Das, was also im Grunde genommen die Reformierten später dann mit den Täufern praktiziert haben, indem sie ihnen tatsächlich Steine um den Hals gebunden und sie ersäuft haben, das hat praktisch auch Luther damit quasi schon vorgedacht, am Beispiel der Juden. Und sie machen also keinen Unterschied, beziehungsweise lassen keinen Unterschied zu zwischen dem religiös begründeten, wie sie sagten, Antijudaismus und dem rassisch begründeten Antisemitismus. Soweit habe ich das jetzt erstmal verstanden. Mhm. Wobei, ich sage mal, nach Ihren Darlegungen wäre ja im Grunde genommen die Sache für Luther erledigt oder geheilt gewesen, wenn sich die Juden bekehrt hätten. Dann wäre er ja angeblich zufrieden gewesen. Und deswegen die Frage für mich, warum lassen Sie diesen Unterschied zwischen, auch wenn es eine Wortkonstruktion ist, zwischen Antijudaismus und Antisemitismus nicht zu, sondern stürzen sich sozusagen voll auf den Begriff des Antisemitismus und Luther als Kronzeugen und akzeptieren nicht, in Anführungsstrichen die abgeschwächte Variante, Antijudaismus, der ja, ich sag mal, nicht den Juden als Juden ans Leben will, sondern eigentlich auf dessen Glauben abgesehen hat. Hinzu käme noch die Frage zu stellen, mit welchen Maßstäben messen wir Luther? Die Frage der Konformität, Forderung zur damaligen Zeit, Sie haben es schon erwähnt, ja, also eine abweichenden Glauben zur damaligen Zeit war praktisch gar nicht denkbar. Das kann ja der Toleranzgedanke oder was man alles dort hineinnehmen könnte. Okay. Gut, das war jetzt eine ganze Latte von Fragen, und Sie müssen mir helfen, falls ich jetzt was vergesse. Also die Kernfrage, Grundzeuge des Antisemitismus in dieser schlimmen Form, wie es ja Deutschland erlebt hat. dazu machen Sie ihn jetzt und Sie lassen sozusagen abschwächende Einschätzung nicht zu. Na gut, dass Sie so fragen, weil da kann ich vielleicht dann doch ein Missverständnis auch nochmal klären. Ich bin gar nicht gegen Differenzierung im Gegenteil. Nur funktioniert die Differenzierung nicht begrifflich, dass ich sage, und so wie Sie formuliert haben, zeigt sich eben genau das Problem in der begrifflichen Differenzierung. Wenn Sie nämlich sagen, Antijudaismus wäre die abgeschwächte Form im Vergleich zum Antisemitismus, ja, dann wäre er also nicht so schlimm wie Antisemitismus. Ich habe nicht gesagt, dass Luther Antisemit gewesen sei, genau im Sinne des nationalsozialistischen Antisemitismus. Das hatten Sie, glaube ich, so formuliert. Als Kronzeuge, ja. Kronzeuge des, ja, wobei dann eben Kronzeuge des Antisemitismus heißt, das setzt voraus die Verwendung des Begriffs Antisemitismus eben im Sinn allgemeiner Oberbegriff für alle Formen von Judenfeindschaft, egal wie sie begründet sind. Und dann kann man fragen, gibt es schlimmere, gibt es weniger schlimme Formen von Judenfeindschaft? Und da würde ich dann eben sagen, die Begründung, ob religiös begründet oder rassisch begründet, ist für die Opfer letzten Endes egal, es sei denn, dass tatsächlich ein religiös begründeter Antisemitismus die Hintertür offen lässt durch Bekehrung, also das würde dann ja im Grunde auf Zwangstaufe hinauslaufen. Lässt du dich nicht taufen, wirst du umgebracht, aber wenn du dich taufen lässt, okay, dann lassen wir dich leben. Man kann sagen, dass das eine mildere Form von Antisemitismus wäre. Ob man sich diese Position guten Gewissens zu eigen machen könnte, als lutherischer Theologe zum Beispiel oder so, ist nochmal eine andere Frage. Jetzt mal heute. Maßstab messen wir. Ja, das war jetzt noch Ihre dritte Frage, die ich vernommen habe. Also ist Luther nicht doch einfach so sehr Kind seiner Zeit, dass man sagen muss, also man kann nicht heutige Maßstäbe anlegen. Damals waren halt alle im Sinne Luthers Antisemiten. Da ist zwar in gewisser Weise was dran, wobei ich dann immer noch sagen würde, Erklärung aus der Zeit heraus erspart uns trotzdem nicht, als heutige Menschen uns zu fragen, können wir das rezipieren? Kann eine Universität Martin-Luther-Universität heißen zum Beispiel dann heute, nicht damals, sondern heute eben. Aber abgesehen davon, wie war das damals? Also es gibt Untersuchungen, die natürlich schockierend sind, eben nicht nur über Luther, sondern auch über Zeitgenossen, die man dann im Allgemeinen als viel sympathischer einschätzt, wie eben den Humanisten Erasmus von Rotterdam. Der war ganz ähnlich wie Luther ein krasser Judenfeind. Also an diesem Punkt nehmen die sich gegenseitig nichts. Insofern könnte man sagen, okay, nur entschuldigt das Luther. Ja, nicht nur die Juden, Zwingli und die Täufer zum Beispiel. Das ja, ist das Gleiche. Aber es war eben doch nicht einfach Konsens damals. Also erstens würde ich Wert darauf legen, zu beachten, dass es natürlich auch Juden gab, die im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gelebt haben. Und die haben nicht die gleiche Position vertreten. Der erwähnte Jossel von Rossheim hat den Rat der Stadt Straßburg gebeten, die judenfeindlichen Schriften Luthers von 1543 zu verbieten, Publikationsverbot. Und er war erfolgreich. Der Rat der Stadt Straßburg hat diese Schriften für so gefährlich eingeschätzt, dass er zugunsten der Juden Luthers Schriften, also diese Schriften Luthers, verboten hat. Der Nachfolger Zwinglis in Zürich, also jetzt, wenn man von Juden absieht und auch die christliche Mehrheit sich anguckt, der Nachfolger Zwinglis in Zürich, Heinrich Bullinger, als der diese Schriften Luthers in die Hand bekommen hat, hat er kommentiert, diese Schriften könnten, wenn sie von einem Schweinehirten verfasst worden wären, vielleicht noch entschuldigt werden. Da sie aber von einem Seelenhirten verfasst worden sind, seien sie unentschuldbar. Also es gab auch damals ganz offensichtlich die Möglichkeit, anders zu denken über das Verhältnis zu den Juden. Das dürften Minderheiten gewesen sein, aber die gab es, während Luther nun wirklich eben die Judenfeindschaft nicht nur reproduziert hat, sondern seinerseits nochmal mit neuen Argumenten verstärkt hat, die in seiner Rechtfertigungslehre begründet waren. Und dann ist natürlich die schwerwiegende Frage, jedenfalls für Theologen die schwerwiegende Frage, darf man dann die Rechtfertigungslehre überhaupt noch propagieren? Ich würde sagen ja, aber das wird dann sehr kompliziert und ist jetzt nicht unser Thema. Darf ich nachfragen, gab es bei den Reformierten keine Lutherfeindschaft zu der Zeit, keine Judenfeindschaft zu der Zeit? Doch, auch. Aber es gibt einen spezifischen Unterschied, man muss allerdings hier auch sagen, also auch in der Schweiz lebten damals keine Juden mehr, also Calvin ist nicht mit Juden in Berührung gekommen in Genf, aber es gibt einen deutlichen theologischen Unterschied, der vermutlich doch in den reformierten Territorien die Möglichkeit eröffnet hat, ein freundlicheres Verhältnis zwischen Christen und Juden zu ermöglichen. Nämlich, also während Luther hauptsächlich mit dieser theologischen Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium gearbeitet hat und jetzt ganz holzschnittartig gesprochen, das Gesetz ist jüdisch und durch Christus überwunden und das Evangelium ist eben das, was die Christen dann an die Stelle des Gesetzes setzen. Das ist sehr vereinfacht, aber dieses Schema setzt sich bei Luther doch immer wieder durch und bringt zumindest immer die Gefahr mit sich, die Juden als gesetzlich dann eben zu bekämpfen. Im Unterschied dazu hat die reformierte Tradition die Kontinuität zwischen Gesetz und Evangelium betont, also auf eine Formel gebracht, die im 20. Jahrhundert allerdings erst formuliert worden ist, aber bei Calvin findet man inhaltlich ganz ähnliche Formeln. Das Gesetz ist die Form des Evangeliums, das Evangelium ist der Inhalt des Gesetzes. Also und insofern haben auch die Juden aus reformierter Sicht das Evangelium und können nicht einfach als gesetzlich diffamiert werden. Das hatte dann zum Beispiel in Holland zur Folge, dass da eben im Zuge dann des Unabhängigkeitskampfs gegen das spanische Habsburg dann doch auch die aus Spanien vertriebenen Juden sicherlich auch aus ökonomischen Gründen Motive sind, aber wie gesagt eigentlich zweitrangig, dann doch freundlich aufgenommen worden sind und dass sich in dem kalvinistischen Holland eine gewisse Toleranz gegenüber den Juden durchsetzen konnte. Jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall, du hast dich vorhin auch schon vorgemeldet, jetzt nochmal, oder war da noch jemand anders vorgegeben? Das war's du, ne? Also du und dann. Ne? Wir haben ja gerade die Lehre von Luther kurz angeguckt und dann aber, wie gesagt, das passiert ist und ich irgendwie Steuern dazu. Deshalb die Frage, ob Sie Luther als religiöses Vorbildfigur abbilden? Als religiöses Vorbild wofür? Vorbildfigur. Vorbildfigur, ach so. Wenn Sie so fragen. Die richtige Frage, wenn ein evangelischer Theologe einem das erzählt hat, was er gerade erzählt hat. Damit der Lehrstuhl in Frage gestellt jetzt. Nein, ich glaube nicht. Also das gehört nun zum Selbstverständnis evangelischer Theologie heute doch, dass sie eine freie Wissenschaft ist, die auch selbstkritisch sein kann und insofern auch jedenfalls nach meinem Verständnis kein Hinderungsgrund besteht, auch Vorbildfiguren zu demontieren. Und ich würde eigentlich eher allgemeiner antworten, obwohl ich vielleicht doch bereit wäre, Ausnahmen zu machen, aber brauchen wir wirklich Vorbildfiguren? Oder Sie müssten noch mal genauer sagen, was eine Vorbildfigur sein soll. Also wenn das sein soll, eben jemand, den man auf den Sockel hebt und da darf man dann nicht mehr dran kratzen, dann bin ich gegen Vorbilder. Wenn Vorbild einschließt, dass man die Schattenseiten auch aussprechen darf und sogar aussprechen muss, dann Okay, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht so personalisiert denken. Mir scheint, dass einige Gedanken Luthers heute immer noch rezipierbar sind und dass man die übernehmen kann oder weiterdenken kann, dass sie auch heute noch hilfreich sind, aber nicht Luther als Person irgendwie als Vorbild. Das scheint mir tatsächlich nicht möglich zu sein. Aber dann als Vorbild, dass man halt die Religion auch jemanden aufbauen kann, der eben diese Dinge getan hat. Ja, Luthers Lehre, also das ist eben genau das Problem, also nicht nur für eine Universität, die sich nach Luther benennt, sondern es gibt natürlich auch eine lutherische Kirche und ich bin selber in lutherischer Tradition aufgewachsen, lutherisch getauft und lutherisch konfirmiert. Die evangelische Kirche im Rheinland, der ich jetzt heute angehöre, ist zum Glück keine lutherische Kirche, sondern eine unierte Kirche, also halblutherisch. Halb lutherisch, halb reformiert oder so. Und das finde ich aber, also die reformierten Kirchen haben immer Wert darauf gelegt, nicht Calvinisten genannt zu werden, sondern nach Gottes Wort reformierte Kirchen. Die Kirche sollte auch nicht so einen Personenkult betreiben, dass sie sich nach Luther benennt. Also insofern finde ich da tatsächlich ein Problem. Oder wenn man sich schon nach Luther benennt, ich kann ja auch jetzt nicht die Uni Halle auffordern, diesen Namen abzulegen, dann muss man sich bewusst sein, dass man damit eine ganz besondere Verantwortung hat. Und zwar gerade nicht im Sinne Vorbild Luther, sondern dass man eine Verantwortung hat, die Schattenseiten Luthers zu kritisieren und zu bekämpfen auch in der heutigen Situation. Also eine Martin-Luther-Universität muss eine Universität sein, die sich klar gegen Antisemitismus heute positioniert, zum Beispiel. Das ist kein Vorbild. Ja. Sie zuvor. Ja, mich würde mal interessieren, inwiefern dieser extreme Antisemitismus auch in der Tradition der Lehre rezipiert wird. Also gibt es solche Schriften auch von den Melanchthon oder von anderen Lutherschülern? Ja. Also Melanchthon wird manchmal als toleranter dargestellt. Da bin ich jetzt kein Spezialist dafür. Ich kenne also unterschiedliche Einschätzungen Melanchthons in dieser Hinsicht. Im Allgemeinen war er ja ein treuer Parteigänger Luthers, aber er war natürlich anders als Luther, der zum Grobianismus neigte, so nennt man das auch fachterminologisch. Im Unterschied dazu war Melanchthon ein diplomatischer Humanist. Und insofern, ich vermute, aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so genau aus, dass er in der Einschätzung der Juden Luther zugestimmt hat, aber er hätte es nicht so drastisch formuliert. Es gibt den Leipziger Luther-Biografen, also Schüler Luthers und Luther, der erste Luther-Biograf Sellnecker, ich glaube aus Nürnberg stammt, der hat im späten 16. Jahrhundert alle judenfeindlichen Schriften Luthers nochmal neu in einen Band herausgegeben und sie den lutherischen Gemeinden dringend zur Lektüre empfohlen, weil das ein Aspekt sei, der in der lutherischen Theologie vernachlässigt würde nach seiner Einschätzung. Und er hat ein Vorwort dazu geschrieben, in dem er ausdrücklich dann nochmal schreibt, Jude bleibt Jude, egal ob getauft oder nicht. Also da zeigt sich dann auch wieder so ein Übergangsphänomen, dann doch auch zu einem modernen Antisemitismus. Also das wäre nur ein Beispiel dieser Sellnecker. Dann vielleicht noch schwerwiegenderes Beispiel ist Bubenhagen, der Reformator Norddeutschlands, der die Lutherbibel ins Niederdeutsche auch übersetzt hat und verantwortlich ist für die meisten norddeutschen lutherischen Kirchenordnungen, Pommern und so weiter. Von dem gibt es eine Schrift mehrfach wieder aufgelegt. Das ist ein ganz interessantes Ding, also eine sogenannte Evangelienharmonie der Passionsgeschichte. Also aus den vier Evangelien schreibt er eine Passionsgeschichte zusammen sozusagen. Und die gipfelt eben darin, was in keinem Evangelium so eigentlich steht. Es ist da differenzierter, dass die Juden verantwortlich sind für die Kreuzigung Jesu. Und dann hat er dieser Passionsgeschichte einen zweiten Teil angehängt, der nun nicht mehr neutestamentlich ist, sondern den hat er aus antiken historischen Quellen, und zwar der jüdische Historiker Josephus, zusammengeschrieben aus dessen Darstellung des jüdischen Kriegs, die gipfelt in der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70. Und das gehört für Bugenhagen spiegelbildlich zusammen, also Kehrseite derselben Medaille dafür, dass die Juden Jesus ans Kreuz gebracht haben, hat Gott sie bestraft durch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Das ist ein ganz klassischer theologischer Antisemitismus. Und den hat Bugenhagen, das war Luthers enger Freund und Beichtvater lange Zeit, das hat er von Luther übernommen. Jetzt war Luthers Hauptgegner damals bei der Katholizismus. Ja. Wie weit lässt sich da Wahl des katholischen Gegners ein Unterschiedsfall der jüdischen Gemeinde feststellen? Weil Luther da vorsichtiger, handzahmer, das war genauso propagandistisch wie die Juden. Also ich meine, ich denke an den ganz krankgesunden Papst, ja, und was weiß ich nicht alles. Also, weil wir uns nur heute noch den einen Aspekt einschießen, den anderen eben außen vor lassen. Ja, und um da gleich einzuhaken, die Muslime hat er ja auch ganz stark kritisiert. Ja. Ja, also das ist für Luther eine Trias oder meistens dann sogar ein Quartett. Also der Papst bzw. die Papisten, die Juden und die Türken. Und dann kommen die Schwärmer noch dazu. Also das ist dann der linke Flügel der Reformation, radikale Reformatoren, Thomas Münzer, die Täufer und ich weiß nicht, wer alles. Deren Grundfehler ist überall der gleiche. Die sind alle gesetzlich leistungsorientiert. Sie wollen sich das Seelenheil erwerben durch gute Werke vor Gott. Und Sie haben völlig recht, sozusagen der Konflikt, der Hauptgegner ursprünglich zunächst, das ist die Kritik an der katholischen Kirche, so wie Luther sie wahrgenommen hat, eben als eine Leistungsreligion, gesetzlich und dergleichen. Und demgegenüber dann die Entdeckung des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders ohne Werke des Gesetzes, dass er die Gnade umsonst bekommt. Je länger, je mehr kam Luther aber dann doch zu der Erkenntnis, dass letzten Endes die Juden verantwortlich dafür sind. Denn die katholische Kirche ist in seinem Weltbild eigentlich ein Rückfall ins Judentum. Also Jesus hatte das Judentum überwunden. Die katholische Kirche ist wieder ins Judentum zurückgefallen und Luther hat nun das Evangelium wieder neu entdeckt. Also das ist eigentlich die Geschichtskonstruktion. Die Muslime kommen dann häufig genau im gleichen Sinn rein. Die Polemik gegen die Türken ist aber im Allgemeinen nicht so scharf wie gegen Katholiken und Juden. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass es sich da um ein außenpolitisches Problem handelt. Also die sind nicht unmittelbar benachbart. Die haben Krieg gegen das christliche Abendland geführt und Luther argumentiert dann, ein Kreuzzug gegen die Türken sei verboten. Aber ein Verteidigungskrieg gegen den Angriff sei sehr, sehr wohl gerechtfertigt. Das war Thema auf dem Augsburger Reichstag auch 1530. Die Reformation hat ihr Überleben möglicherweise in erster Linie den Türken zu verdanken, weil nämlich der Kaiser Wert darauf gelegt hat, die Protestanten mit ins Boot zu bekommen im Krieg gegen die Türken. Deswegen konnte er den Krieg nicht gegen die Protestanten führen. Es musste erstmal die Türkengefahr abgewehrt werden. Die türkische Gesetzlichkeit charakterisiert Luther dann manchmal sogar als vorbildlich, also der türkische Staat, wie der organisiert sei, sagt er, ist eigentlich wunderbar und da könnten sich unsere christlichen Fürsten auch ein Vorbild dran nehmen. Nur sollen sie sich klar machen, das nützt vor Gott überhaupt nichts, weil das sind dann doch auch wieder nur gute Werke. Ja, die Schwärmer lasse ich jetzt mal weg. Also die kommen dann eben als Viertes auch noch rein. Also man mag das stellen, auch den Katholiken, wo man genau scharf ja, verwendet, ja, genauso ja, gegenüber den ja, naja, ja, ja. Es gibt, das ist doch, also es ja, gibt ja, keinen Unterschied, das ist einfach nur auszuarbeiten. Die Juden sind Teufel und der Papst ist, na, Papst ist genau genommen, also deswegen habe ich doch ein bisschen differenziert, die Hauptschuldigen sind bei dem alten Luther dann doch eigentlich die Juden, der Papst ist der Antichrist, das heißt, der ist Hilfstruppe des Teufels und der Teufel ist aber in den Juden selber personalisiert. Die haben sozusagen den Papst und die Papstkirche verführt, indem sie eine judaisierende Kirche sozusagen erzeugt haben. Also das zum einen und kombiniert nochmal mit dem leichten Hinweis auf die Mächteverhältnisse, das natürlich einen Unterschied macht, ob man eine Gruppe wie die Juden im Deutschen Reich verfolgt oder die mächtige katholische Kirche. Da gab es vielleicht den 30-jährigen Krieg mit seiner Gewaltgeschichte, aber das ist nochmal was anderes. Ja, denn das ist auch wichtig. Also natürlich hat Luther nie zur Vertreibung der Katholiken aufgerufen. Da ist man anders damit umgegangen, mit diesem Problem. Also man hat Klöster natürlich teilweise auch gewaltsam aufgelöst und so, aber Vertreibung ist mir jedenfalls nicht bekannt. Hier und dann inwieweit taucht denn Luther jetzt explizit in der nationalsozialistischen Ideologie auf? Also wird er da irgendwie explizit hervorgehoben? Wir haben da vorhin was gebracht, aber gibt es ja jetzt auch Aussagen von den Chef-Ideologen? Ja. Ja, ja. Ich habe dieser einen Nazi-Bischof zitiert, aber das war ein Theologe. Insofern könnte man sagen, okay, das ist ein Sonderproblem, wie ist es bei den Politikern. Da habe ich Ihnen ein schönes Zitat also ich kann allgemein sagen, er ist fleißig rezipiert worden durch die Nazis. Als eben großer deutscher Held und so. Die haben sich natürlich für seine Theologie ansonsten nicht weiter interessiert, aber für seinen Antisemitismus haben sie sich sehr wohl interessiert. Und das wäre dann so eine Überlebensgeschichte. Also selbst wenn jemand von der Kirche nichts mehr hält, wobei man sich klar machen muss, die Nazis waren zum relativ großen Teil durchaus Christen. Auch Hitler ist nie aus der katholischen Kirche ausgetreten, auch nie aus der katholischen Kirche exkommuniziert worden. Dass er vielleicht nicht viel von katholischer Theologie gehalten hat, das mag dahingestellt sein, aber man darf nicht sozusagen hier klare Linien ziehen, hier Nazis, da Christen oder so, da gab es alle möglichen fließenden Übergänge. Und ich habe Ihnen ein schönes Zitat. Das ist Julius Streicher, also der Chefideologe, der Herausgeber des Stürmers. Der hat in dem Prozess, der eben nach dem Krieg vor dem Internationalen Militärtribunal gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg gemacht worden ist, hat er 1946 gesagt, antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte, also das zu seiner Verteidigung, antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch die Jahrhunderte. So wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Und da meint Streicher eben die von mir vorhin erwähnte Schrift von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543 und Streicher fährt dann fort, Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung überhaupt in Betracht gezogen würde. Okay, also die nationalsozialistische Luther-Interpretation, die steht jetzt nicht sozusagen nur auf einer nationalkonservativen Tradition, die wir ohnehin schon im 19. Jahrhundert in Deutschland immer praktiziert haben, sondern kriegt dann nochmal eine eigene. Nee. Ja, oder wie beispielsweise der Antisemitismus Vorwurf in der Luther-Rezeption auf den vorfreien Ausschuss nach Österreich? Also die Nazis haben jedenfalls da auch nicht differenziert. Also für sie war Luther ganz klar ein Antisemit. Sie haben dann zwar vielleicht hier und da bedauert, dass Luthers Argumentation noch nicht wissenschaftlich war, sondern noch durch religiöse Vorurteile belastet. Aber immerhin war er doch ein ganz klarer Antisemit und als solchen haben sie ihn zu beerben versucht. Vielleicht kurz ergänzend dazu auch, also es haben sich noch viel mehr darauf bezogen, also es wurde sich massiv darauf bezogen, auch hier zum Beispiel in Halle an der Uni und überall, aber was man ja dazu sozusagen sehen muss, ja, sozusagen ist ja nicht ein Problem von den Nazis, sondern sozusagen eben nicht die Nazis haben den Antisemitismus in Deutschland groß gemacht, sondern die Nazis sind groß geworden in Deutschland, weil der Antisemitismus mehrheitsfähig war. Also der auch in der protestantischen Kirche oder in den evangelischen Kirchen war ja schon weit vorher, also schon auch in der Weimarer Republik und so weiter, finden sich Publikationen von Leuten, die nie, auch später nicht Nazis geworden sind, die aber durchaus sozusagen Luther antisemitisch rezipiert haben und auch Nicht-Christen. Und wer vor 1933 antisemitisch publiziert hat, der hat sich auch häufig auf Luther berufen. Ja, also etwa ein Beispiel wäre der Berliner Hofprediger Adolf Stöcker, der ein führender Antisemit am Ende des 19. Jahrhunderts war und für den stand das selbstverständlich in der Tradition Luthers. Also ich meine, auch mit den Humanisten, ja, Humanistenaufklärer, ist ja jetzt auch nicht so mit dem Luther, dass man dann sagt, ach, die Aufklärer waren dann die Aufklärer, also sie waren die Aufklärer, die großen Aufklärer, aber sie waren auch zum Beispiel oft Antisemiten. Also zum Beispiel, das findet sich ja da genauso in einer stärker säkularisierten Form zum Beispiel unter vielen berühmten Humanisten und so weiter. Das sind ja mal Geschichten, die abgeklammert werden. Also die Lutheraner haben ihre erfundene Tradition oder Ikonisierung und genauso gibt es das mit der Aufklärungsgeschichte, wo sich positiv teilweise auf Leute bezogen wird, die genau solche Schattenseiten sozusagen haben. Also insofern ist das ja eine komplexe Sache. Aber jetzt war hier noch... Meine Frage ist, wie wird diese Geschichte des Ordenbegleitigen der Reformator in 1989? Nochmal, ich habe gerade Akustik. Diese Zeitgeschichte? Ja. Das Verhältnis der Reformator Problematik, gab es in dieser Zeit eine spezifische, vielleicht auch theologische Interpretation von Kostendisziplin, also von Antisemitismus-Kosten, die vielleicht auch für die frei war, gab es gar nicht, gibt es Personen dazu, die in der Zeit, wo man sagen kann. Ich kann mich daran erinnern, dass es wann? 1952 haben die Menschen aus der Kommunikation der Universität die Universität. Dann haben die alle Fakultäten vorgestellt. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das mal der Lübber. Meine Frage ist, wo gab es eine wissenschaftliche Forschung? Und wenn es nicht gab, war die Zivilität. Und was ist die Quintessenz? Worauf kann man das hinten denn? Also, wir haben die Juden gefordert, also die Einzelnen gefordert, das ist aber nicht so eine Lösung. Ja. Wann soll es diese Forschung gegeben haben? Worauf zielt die Frage? Ach so. Ja, natürlich. Also, aber Sie meinten jetzt spezifisch im Blick auf die Universität hier. Ja. Ja. Also das ist mir nicht bekannt. Wissen Sie vielleicht mehr? Also es gibt eben jetzt ganz neu erst diesen Artikel von dem Friedemann Stengel, ja. Der hat aber auch früher schon zu verwandten Themen publiziert und was eigentlich schon jedenfalls in der Theologie schon lange oder schon immer bekannt war, ist eigentlich die Kehrseite, auf die er auch eingeht, eben dieser Fall Dehn, den Sie erwähnt haben, also Günther Dehn, ein linker evangelischer Theologe, zu dem Dietrich Bonhoeffer in Berlin gerne in die Gottesdienste gegangen ist, weil er ihn für einen guten Prediger hielt, also ein religiöser Sozialist, der war Anfang der 30er Jahre nach Halle berufen worden, konnte die Professur aber nicht antreten, weil er als Pazifist die Kriegführung im Ersten Weltkrieg und das Heldengedenken kritisiert hat und da eben von Nazi-Studenten in Halle nicht nur boykottiert, sondern aggressiv auch angegriffen worden ist. Und das ist wahrgenommen worden von kritischen evangelischen Theologen schon damals im Grunde als ein Vorspiel der Machtübernahme der Nazis. Dietrich Bonhoeffer hat eine Solidaritätskampagne, also eine Unterschriftenkampagne zugunsten von Günter Dehn organisiert. Der Bonner Systematiker Karl Barth hat das mit unterschrieben auch. Es blieb aber erfolglos. Also insofern, da gab es eine Wahrnehmung dieser Problematik eben auf ihrer Kehrseite, dass also linke, progressive, sozialistische Theologen offenbar nicht mehr tragbar waren. Mit Antisemitismus hat das alles meines Wissens aber nicht so viel zu tun, abgesehen davon, dass man sehen kann, dass die jetzt von mir gerade genannten drei Namen und einige andere aus dem gleichen Freundeskreis, also Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Günter Dehn, dass die 1933 dann zu den ersten gehörten, die innerhalb der evangelischen Kirche sich mit den diskriminierten Juden solidarisiert haben. Also insofern gibt es da vielleicht schon eine Querverbindung. Das waren alles Bonhoeffer nicht, der war eher konservativ, aber Barth in Bonn und Günter Dehn waren alles auch Sozialdemokraten und die haben als solche doch sich auch in dieser zunächst ja als politische Problematik wahrgenommenen Verfolgung und Diskriminierung der Juden engagiert. Also davon ausgehen, dass es keine ernsthafte Wirkung gab. Mir ist jedenfalls... Es wurde sich indirekt darauf bezogen, bei der Gründung der Universität wurde das ein bisschen verhandelt. Ich habe das auch nur über diese letzte Veranstaltungsreihe, die Herr Stengel halt auch organisiert hat, die ja zu den vertriebenen Forschern der Universität, da gab es eine größere Festveranstaltung, Gedenkveranstaltung, und da wurde das kurz thematisiert, wo es darum ging, dass auch nach 1945 sozusagen nicht Leute, die damals vertrieben wurden oder gar nicht erst angenommen wurden, hier zurückgekehrt sind, aus verschiedenen Gründen oder auch sozusagen eher das Bestrebungen gab von den Alliierten, hier die Universität dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Eben, also Günter Dehn ist nicht zurückgerufen worden, genau, sondern der ist dann nach Bonn gegangen. Ja. Die Büste von Günter Dehn steht noch heute im Dekanat unserer evangelisch-theologischen Fakultät da in Bonn, aber kein Student kann mit dem Namen heute noch was verbinden. Jetzt waren hier noch zwei. Ja. Und da. Da. Und da. Ja. Ja. Ja. Ja. Kann man eigentlich sagen, was das für Folgen hatte für den heute als Unterschied für die Rezeption, für den Dialog eigentlich zwischen den lutherischen Kirchen und auch jüdischen Gemeinden? Also gibt es da irgendwas, was Sie da lassen, also was das für Folgen hatte für den Dialog? Ja, also es stellt ein Problem dar. Und also die Formulierung Luther Kronzeuge des Antisemitismus, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat ein Kölner jüdischer Journalist Günter Bernd Ginzel so formuliert und ich habe mir das zu eigen gemacht. Es hat allerdings, und das finde ich ein Problem, also es hat 1983 war ja auch wieder ein Lutherjahr, 500. Geburtstag Luthers. Da hat es sehr selbstkritische Äußerungen lutherischer Theologen und lutherischer Kirchen auch in Bezug auf diese Tradition gegeben. Und da ist eine große Tagung unter Schirmherrschaft des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau im Rheinland organisiert worden mit jüdischen und christlichen Teilnehmern, um das Problem Luther gemeinsam zu bearbeiten. Und das ist publiziert worden, da sind sehr gute kritische Beiträge, die scheinen aber heute in der lutherischen Kirche auch wieder weitgehend verdrängt oder vergessen zu sein. Also offizielle Äußerungen aus den lutherischen Kirchen klingen heute ganz anders. Während 1983 hat also auch der Lutherische Weltbund sich an diesem Punkt eindeutig von Luther distanziert, und zwar genau mit der Begründung, dass Luther eine Belastung für das christlich-jüdische Verhältnis darstelle und dass man deswegen da ein offenes, kritisches Wort auch gegen Luther sagen müsse. Ich habe eine Frage zum Anfang, und zwar hatten Sie in dieser Schrift geht es ja nicht einmal direkt, oder es wird nicht direkt einmal etwas Schlechtes gegen ihn genannt. Und Sie haben dieses Zitat gelesen und die Frage gestellt, ja, wie sieht denn das aus, soll man den Juden dann aufnehmen? Dann einen Schluck Wasser getrunken oder haben Sie das dann eben auch gefragt? Ja, sind Sie da jetzt selber drauf gekommen? Haben Sie das irgendwo gelesen? Also höre ich ja zum ersten Mal, dass diese Schrift mit Nein, nein, das war in der Tat meine Pointe oder sagen wir mal meine Fragestellung. Diese Schrift hat direkt nichts mit den Juden zu tun. Allerdings, also da werden Juden auch überhaupt nicht erwähnt und nichts dergleichen. Allerdings werden da eben die Werke negativ bewertet, weil wir eben nicht glauben sollen, dass wir durch Werke vor Gott Gnade finden können. Und ich habe wahrgenommen, dass ein jüdischer Forscher in dieser Kritik sich selbst als Jude angegriffen fühlt, weil sein jüdisches Selbstverständnis damit angegriffen war, der durch Werke das Gesetz Gottes zu verwirklichen versucht. Und er fragt dann, also Leon Poljakow, ob das nicht zwangsläufig heißen müsste, dass ein lutherischer Christ, wenn er etwas gegen gute Werke hat, dann auch etwas gegen Juden haben muss, weil die ja doch mit guten Werken Gott gefallen wollen, sozusagen. Das ist zunächst mal von mir nur als offene Frage gemeint gewesen, aber, und ich habe das dann so formuliert, was ist, wenn jetzt der Nächste ein Jude ist? Ich bin aufgrund der Judenschriften Luthers zu der Erkenntnis gekommen, dass natürlich, also ich meine diese scharfe Barmherzigkeit, die er schließlich formuliert, was ist denn da noch dem Nächsten zu gut? Also wenn der Nächste ein Jude ist, dann wird er vertrieben, dann wird ihm nicht gedient. Das ist ganz offensichtlich die Konsequenz, die Luther jedenfalls schließlich gezogen hat. Und so habe ich versucht, auf diese Frage, die ich nicht beantwortet habe, dann letzten Endes doch eine Antwort zu geben. Und ich habe mit dieser Schrift eingesetzt, weil das eben eine zentrale Schrift ist für das, was die lutherische Theologie für den Kern seiner Lehre hält, eben diese Rechtfertigungslehre. Und habe eben nach dem Zusammenhang gefragt, ist diese Rechtfertigungslehre eigentlich so harmlos, wie sie gerne dargestellt wird? Hat sie nicht diese negative Kehrseite, wenn nämlich der Nächste kein Christ ist, sondern ein Jude, dann gilt sie nämlich plötzlich nicht mehr. Ja, ich habe dann nur mal eine kurze Frage. Sehen Sie dann trotzdem was im Zusammenhang, dass es sich trotzdem noch ein bisschen gegen die katholische Lehre damals gerichtet hat? Weil diese Schrift steht ja eigentlich in so einer Konstellation mit mehreren Schriften. Genau, die ist an den Papst gerichtet und ist insofern natürlich in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche anzusiedeln. Aber Luther hat sie ja nie widerrufen. Das heißt, das blieb durchaus sein Denken. Und deswegen sehe ich da schon einen Zusammenhang. Aber die Frage habe ich jetzt, ist mir jetzt gleich entglitten, glaube ich. Ich wollte wissen, ob Sie jetzt das komplett als so verstanden haben, dass es sich nur um das Judenthema geht. Ach so, ja. Dennoch noch um die Nazi. Ja. Nein, es geht, geht da gegen den Papst oder gegen die katholische Theologie. Ich wollte immer mal sagen, dass immer in dem Moment, wo ich sagen will, entfällt es mir. Aber vielleicht fällt es mir doch noch ein. Das sind ja noch andere Fragen. Sie haben vorhin gesagt, dass Luther dann, wenn er dazu kam, den Papst sozusagen, die Helfershalberschaft des Judentums unterzuschieden, wenn er das genau formuliert, wenn er das genau argumentativ sozusagen ausdrückt. Ist das eine Entwicklung auch der Zeit, die sich abgespielt hat? Oder wird das dann formuliert einfach? Ja, also ich habe schon den Eindruck, auch, wie soll das auch in der Judenkirche, die ursprünglich christliche Kirche verführt, wie soll das funktioniert haben? Das ist eine Argumentation. Naja, wenn man es psychologisierend erklären wollte, könnte man fast sagen, dass Luther je länger, je mehr unter sowas wie Verfolgungswahn gelitten hat. Aber das ist zu einfach wahrscheinlich. Also die Kirche ursprünglich, so wie Luther sie verstanden hat, war eben eine Überwindung des Judentums mit seiner Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Die katholische Kirche hat aber genau im Mittelalter nach Luthers Wahrnehmung genau dies wieder propagiert. Ob das jetzt direkt auf Juden zurückzuführen ist, ist nochmal eine andere Frage. Zumindest ist sie damit zurückgefallen in jüdische Lehren, die sie eben dann in der Bibel gefunden hat, die sie nicht kritisch genug gelesen hat oder wie auch immer. Es gibt aber eine Entwicklung, also die Polemik auch gegen den Papst wird immer schärfer. Und ich habe diesen Zusammenhang dann daraus gefolgert, dass der Papst für den späten Luther, also irgendwann ist er zur Erkenntnis gekommen, das ist der Antichrist, also eine diabolische Figur. Und der Antichrist ist nun wiederum nach biblischem Verständnis nicht selber der Teufel, sondern ein Helfershelfer des Teufels. Und einfach aus dieser Vokabel heraus, aus dieser Terminologie ist abzuleiten, dass der Papst im Dienst des Teufels steht. Und die Juden werden von Luther explizit als Teufel bezeichnet. Also insofern sehe ich da durchaus diesen Zusammenhang. Ob Luther jetzt irgendwo geschrieben hat, dass die Juden den Papst direkt vor ihren Karren gespannt haben, das kann ich Ihnen jetzt nicht belegen. Aber er hat verwegenste Geschichtskonstruktionen riskiert in anderen Zusammenhängen, wie eben zum Beispiel aufgrund des Gerüchts, dass Juden Christenmissionen betreiben. Da hat er ihnen dann unterstellt, ja, sie wollen eben die Christen auffordern, Sabbat zu feiern und sich beschneiden zu lassen, und dann wieder den Spieß umgedreht. In Wirklichkeit müssten sie doch sehen, sie sind jetzt 1500 Jahre aus ihrem Land vertrieben. Also ist doch durch die Geschichte widerlegt, dass die Juden im Recht sein können. Sollte es den Juden jemals gelingen, wieder in ihr Land zurückzukehren, dann werde ich, Luther, ihnen sofort auf den Fersen folgen, mich beschneiden lassen und auch Jude werden. Also heute wäre Luther Jude. Das war jetzt aber keine direkte Antwort, das ist zum Schluss. Also die Vokabel Antichrist ist das Entscheidende für den Papst. Ja, also bei diesem Vortrag ist man jetzt ja wirklich zum Ergebnis gekommen, dass man wirklich schon einen gravierenden Antisemitismus oder Antijudaismus, wie man es auch nennen mag, unterstellen kann. Sagen wir Judenfeindschaft. Oder Judenhass. Ja. Nun ist es ja auch gerade in der modernen Zeit so, dass Kirchenkritiker oder Atheisten aller Art gerne, wenn es um Anfeindungen gegen die Kirche geht, argumentieren, ja, Kirche in Bezug auf Kreuzzüge, Hexenverbrennung und dergleichen, also vorrangig Verbrechen oder Missetaten der katholischen Kirche. Ich lasse jetzt mal den aktuellen Bezug da auch mit Kritik der katholischen Kirche außer Acht. Aber das sind halt so gerade die günstigen Argumente, weil da auch ein großes öffentliches Interesse besteht. Wenn man sich jetzt aber so etwas ansieht, gerade auch mit diesem Bezug in Deutschland, das wird ja öffentlich überhaupt nicht analysiert. Ich habe jetzt bis jetzt vor diesem Vortrag nur Bruchteile und größtenteils auch nur für Schule oder Selbststudium davon überhaupt etwas gehört. Wie kann man sich das erklären? Was ist die Frage? Darf ich mal kurz nachhaken? Was ist jetzt die Frage? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Warum, wenn es um Kritik am Christentum geht, wenn etwas medial oder im Feuilleton oder irgendwo thematisiert wird, dann immer diese historischen Beispiele, beispielsweise Kreuzzüge, aber die Frage von Antisemitismus, lutherischer Antisemitismus, kaum thematisiert wird oder halt ignoriert wird in der Geschichtsdiskurs. Ich muss spekulieren. Ich stimme Ihnen zu, das ist meine Wahrnehmung auch, dass man, wenn man die Kirche kritisiert, meistens typisch katholische Missetaten oder so aufs Korn nimmt. Das mag mit der medialen Überlegenheit des Protestantismus in Deutschland zu tun haben, der es erfolgreich geschafft hat, sich eben als die bessere Variante des Christentums in der Öffentlichkeit darzustellen, fortschrittlicher, aufgeklärter, liberaler und so weiter. Und da ist ja vielleicht hier und da auch was dran. Also ich weiß schon, warum ich lieber Protestant als Katholik bin, sagen wir mal. Aber Katholiken würden da vielleicht widersprechen. Und manchmal gibt es auch einen protestantischen Neid auf die katholische Kirche, weil die doch irgendwie vielleicht doch besser organisiert ist mit ihrer hierarchischen Struktur und so und da vielleicht auch schlagkräftiger manchmal ist. Also aber medial scheint mir das, haben Sie recht, so zu sein, dass da die protestantische Kirche überlegen ist. Ich vermute, es geht, hat eine längere Vorgeschichte. Es geht aufs 19. Jahrhundert bereits zurück. Das Wilhelminische Kaiserreich als protestantischer Kaiser und so, dass also sozusagen der Protestantismus als die fortschrittlichere Variante des Christentums sich selber stilisiert hat und dann eben auch so wahrgenommen worden ist. Und das hat sich bis heute gehalten. Vielleicht ergänzend, sozusagen, wie wir Geschichte sehen, ist ja auch sozusagen nicht, wie Geschichte stattgefunden hat, sondern wie wir uns vorstellen, dass Geschichte stattgefunden hat. Wenn man sich die Arbeiten von Eric Hobsbawm oder Benedict Anderson oder der Kultur- Nationalismusgeschichte, erfundene Tradition, ja, und die Tradition, die die deutsche Nation ausmacht oder was wir heute als deutsche Geschichte sehen, ist eine protestantische Geschichtsschreibung, also von protestantischen Historikern geschriebene Geschichte, die dann über das moderne Schulwesen und so weiter wirkmächtig geworden ist. Also unsere Vorstellung von deutscher Geschichte ist eine schon durchaus protestantisch beeinflusste. Das zweite ist, sozusagen die Kreuzzüge sind halt schön weit weg und man kann auch mal sagen, die haben angefangen, haben geendet. Ja? Und sozusagen auch aus katholischer Sicht kann man natürlich sich kritisch dazu positionieren und trotzdem Katholik sein. Aber in Mittel, in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder irgendwo sozusagen den Luther oder den Protestantismus oder selbst den Luther, der ja meist überhaupt nicht aus einem, unbedingt als aus einem Protestantismus heraus, sondern eher aus einer Regionalidentität heraus hier enorm wichtig ist, eben für das eigene, die eigene Identität, den rauszustreichen, ist natürlich eine Schwierigkeit, denke ich. Also hier wird enorm viel, wird hier in dieser Region Ikonisierung dieser Figur betrieben aus einer nationalen Identität, regional-nationalen Identität heraus und da ist es viel schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen wird es eher ignoriert und verschwiegen und zum Beispiel auch Debatten über diesen Namen der Universität existieren nicht. Also wie gesagt, unter dem Rektorat Dietenburg gab es diese Festveranstaltung, wo die Studenten, als die gesagt haben, wieso gibt es eine Festveranstaltung für den Akt, wo Göring die Uni in Martin-Luther-Universität benannt hat, wieso gibt es dann Festakt mit Musik? Und selbst der eingeladene Festredner damals, ich saß da und habe mir das Intro angehört, der meinte, ich bin irritiert, ich komme her und merke, es ist ein Festakt. Ich dachte, ich sollte einen historisch-kritischen Vortrag halten. Also da saßen die ganzen Honorationen der Universität und haben natürlich mit den Knien geschlackert. Also das findet ja hier nicht statt, eine kritische Auseinandersetzung. Da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, warum ist das so und warum sind an der Uni mit 20.000 Leuten heute hier um 70 Leute und wir haben einen Vortrag an, wo viele nicht mal Studenten sind oder Mitarbeiter der Universität. Also insofern das noch. Also wie erfolgreich diese evangelische Propaganda schon im 19. Jahrhundert war, zeigt eben das, was ich vorher erwähnt habe, dass Heinrich Heine eben Luther als großen Freiheitshelden verehrt hat auch. Und da meinte er natürlich die Überwindung des zurückgebliebenen Katholizismus und dieser autoritären katholischen Kirche. Und die evangelische Kirche ist die Kirche der Freiheit sozusagen. So stilisiert sie sich ja bis heute. Und ich bin an diesem Punkt deswegen engagiert, weil mir es eigentlich auch in meinem Theologiestudium ganz ähnlich ergangen ist, so wie Sie es sagen, dieser Antisemitismus Luthers wird nicht thematisiert. Und irgendwann bin ich drauf gestoßen worden und von einem Schock in den anderen geraten und denke, es ist eigentlich auch im Sinne der evangelischen Kirche kurzsichtig, wenn man das unter den Teppich zu kehren versucht, statt es zu thematisieren, weil das kann ja nur zu Enttäuschung führen. Also dann gehen alle möglichen Leute vielleicht der Reformationsdekade auf den Leim und feiern Luther als den großen Helden und irgendwann entdecken sie das und dann können sie doch nur noch aus der Kirche austreten. Wäre auch eine Option. da wir sozusagen, um das jetzt ein bisschen zu raffen, also ich bin einmal, freue ich mich, ist eine der durchaus längeren Diskussionsrunden bei unseren Vortragsreihen, also das ist schön. Wir können ja vielleicht alle nachher. Genau, erstmal die drei hier auf einmal und dann eine Antwort und dann vielleicht hier, wo wir auch nochmal mindestens zwei haben. Also Sie zuerst in der Mitte und dann. Zur Namensgebung, da mache ich nach meinem bisherigen Wissen. Würde ja die Universität nach einer Leipzig bedankt werden. Das ist ein Gerücht, was zur Ehrenrettung später gesteuert wird. Das ist schon widerlich. Das ist, es geht darum, dass die evangelisch-theologische, fakultätsmäßige und uni-historische Ehrenrettung des Namens hat halt ein Gerücht in die Welt gesetzt, was auch teilweise in Lokalmedien immer mal wieder aufgegriffen wird, wonach die Benamensbenennung Martin Luther ein Schachzug war, um zu verhindern, dass die Uni nach einem Nazi benannt wird, irgendwie Rosenberg-Uni oder irgendwas. Man könnte oder ja gerade oder wie auch immer, aber das ist halt nicht der Fakt. Man könnte ja geradezu behaupten, also wenn Luther der große Freiheitsheld war, dass das ein oppositioneller Akt gegen die Nazis war. Das ist dieser Martin Narrativ, Luther, es war ein oppositioneller Akt sozusagen, weil Luther ja so freiheitlich gedacht hat, aber eigentlich ist die Pointe, dass genau andersrum war. Die Namensbindung Martin Luther erfolgte, um der große sich besonders nationale deutsch im nationalsozialistischen Sinne zu arbeiten. Das war die Frage. Ja. Dann. Ich wollte mich mal noch kurz meinem Vorredner anschließen, bezüglich der Tatsache, dass sozusagen, wenn es kirchliche oder christliche Kritik gibt, bedeutet, dass es sich gegen die katholische Kirche wendet. Das ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit dementsprechend geschuldet, dass die wenigsten Leute heute beim Christentum differenzieren zwischen Katholizismus und evangelisch. Also wenn jemand sagt, die Scheißkirche hat die Kreuzzüge gespürt, dann muss man da immer davon ausgehen, dass es nicht eine rein katholische Kritik ist, sondern sich auch gegen die evangelische Kirche richtet, weil die Menschen diese Trennung nicht bewusst sind. Ja, zumal also, ja auch der Protestantismus sozusagen vor Luther war die Kirche der Katholizismus. Ja, natürlich. Ich meine, das wird ja auch sehen. Also ich meine bloß, ich würde da nicht so sehr etwas sehen, dass es in Deutschland sozusagen in den Medien ein vorherrschendes protestantisches Bild gibt, was sozusagen die protestantische Kirche davor schützt, kritisiert zu werden, sondern ich glaube eher, also ich habe es oft genug erlebt, dass Leute aus der protestantischen Kirche ausgetreten sind, weil sie nicht mit dem Papst. Das gibt es inzwischen auch. Und wenn man dann sozusagen diesen Kirchenmitgliedern erklärt, dass nun der Papst muss auch nicht mit der nicht so viel mit der protestantischen Kirche zu tun hat. Also das zeigt mir auf jeden Fall, dass wenn es Christentumskritik gibt, die auch an vielen Stellen berechtigt ist, auch weil Luther berechtigt ist, aus verschiedenen Gründen, dann richtet sie sich sehr wohl auch gegen den Protestantismus, auch wenn er dann nicht namentlich genannt wird. Also, es ist nicht der einzige Grund. Mit den Protestanten, die austreten aus der Kirche, weil sie denken, der Papst steht ihnen vor, das halte ich jetzt nicht für ein Massenphänomen, aber. Ja, doch, aber also die protestantischen Kirchenfürsten beschweren sich gelegentlich dafür. Also, der Bischof von Limburg macht irgendwelche Finanzskandale und die Evangelischen treten aus der Kirche aus. Ja, dann ist das ja sehr viel reflektierter, als man denkt. Also. Ja. Aber Hexenverbrennung übrigens hat es in protestantischen Territorien natürlich genauso gegeben wie in katholischen. Das soll man nicht unterschätzen. Die auch kein Phänomen des Mittelalters sind, wie uns die Aufklärungsgeschichte weismachen will, sondern erst der frühen Neuzeit, aber das ist ein anderes Thema. Gab es nach dem Sicherheitsverfahren Antisemitismusforschung? Angelsächsische. Ja, ist mir jetzt nicht geläufig. Also ich meine, der Protestantismus im angelsächsischen Bereich ist ja anders als in Deutschland sehr viel stärker calvinistisch geprägt oder gar täuferisch, freikirchlich und so und eben nicht lutherisch. Also Luthertum ist da eher eine Minderheit und deswegen spielt Luther auch nicht die zentrale Rolle in der Geschichtsforschung wie hierzulande. Da gibt es teilweise inzwischen auch Protest, wie kann man Reformationsjubiläum sagen und das auf das Datum 1517 konzentrieren, wo doch gar nichts passiert ist, sozusagen. Die Reformation im angelsächsischen Bereich hat ganz andere historische Daten. Dass das Thema Luther und die Juden nun ausgeblendet wird in der Luftdekade von den Protagonisten, das kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Kein Interview von Frau Kessmann, wo nicht das wenigstens mit erwähnt wird, wie tiefgreifend das ist eine andere Frage, aber deswegen würde ich Ihnen da nicht folgen und auch mit der Medienpräsenz, also es gibt dort eindeutige Zählungen, wer wird häufiger erwähnt, katholische oder evangelische, Sie haben es erwähnt, Thema von Elz war wesentlich häufiger in den Nachrichten als die konstante Schnepp. Ich habe aber noch eine andere Frage. Die Juden als Gottesmörder, geht diese Formulierung originär auf Luther zurück oder ist das etwas später gekommen? Beziehungsweise wurde ja beibehalten bis 45 oder noch darüber hinaus und hat ja dazu geführt, dass man versucht hat, alles Jüdische aus dem Christlichen zu entfernen, auch mit diesem Institut, was es da in Eisenach gab. Also dass die Juden als Gottesmörder, wo kommt das tatsächlich her? Das ist schon mittelalterliche, wenn nicht antike Tradition. Also schon bei Kirchenvätern findet man... Kann man Luther nicht zuschreiben? Nein, aber er hat es übernommen und hat es selber mit vertreten. Wobei, wenn Sie danach fragen, muss ich dann doch auch nochmal sagen, also ich stimme Ihnen natürlich zu, dass das Thema in der Reformationskampagne nicht völlig absent ist. Und gerade Frau Käßmann erwähnt es manchmal, allerdings meistens auch mit einer Abschwächung, dass sie immer sagt, der frühe Luther, der war ja noch so judenfreundlich und erst der späte und der war dann halt verbittert oder sonst was. Und das, denke ich, kann man so nicht stehen lassen. Aber das Thema ist bei ihr präsent. Aber noch vor einem Jahr war auf der, es gibt ja eine extra Luther-Homepage, da auch im Internet war das Thema dort absolut absent, bis auf einen Aufsatz eines bayerischen Pfarrers, also lutherischen Pfarrers, der im Sinne des Wilhelm Maurer, den ich hier zitiert habe, im Stil der 50er Jahre Luthers Judenfeindschaft verteidigt hat als Defensivmaßnahme gegen die Aggression der Juden und so weiter. Und das habe ich dann kritisiert und tatsächlich mit der Folge, dass ein paar Wochen später dieser Aufsatz verschwunden war, dann war es gar nicht mehr präsent. Allerdings gibt es eine englische Homepage, die hat ihn nicht entfernt. Die haben das nicht mitgekriegt oder sie haben das nicht flächendeckend entfernt und so. Inzwischen gibt es ein paar Beiträge, aber wiederum, vorher schon erwähnt, die Vereinigte Evangelische Lutherische Kirche in Deutschland hat im Dezember eine Publikation rausgebracht, die bestreitet explizit, dass Luther die Juden als Christusmörder oder Gottesmörder bezeichnet hätte. Da steht sogar drin, der Satz, in allen Phasen seines Lebens habe Luther sich gegen diesen Vorwurf, gegen die Juden, wie er in der mittelalterlichen Kirche vertreten worden ist, gewandt. Und das sei gerade das Tolle an Luther, dass er also diesen Vorwurf gegen die Juden, sie seien Gottesmörder, überwunden hätte. Ich kann Ihnen so und so viele Zitate aus Luthers Schriften bringen, wo er eben genau diesen Vorwurf erhebt. Ja, und dass die Leute das nicht besser wissen, ist auch die Frage, ob sie nicht eher lügen. Also sozusagen, weil das eigentlich so überall, da ist ein bisschen, und die Leute sind ja in der Kirche und sollten sich mit der Geschichte der Kirche und Menschen beschäftigt haben, und müssen es eigentlich wissen, also auch die ganze Reformationsgeschichte. Zur Lutherwertung gibt es ein Wort eines katholischen Kollegen, ich kann ihn nicht benennen. Der hat gesagt, die Evangelischen sollen doch ihren Luther nicht so schlecht machen, sondern sollen ein bisschen stolz auf ihn sein, hat ein Katholik gesagt. Ja. Und ein Bonner Jurist kürzlich, die Fabio, hat genau dasselbe in früherer Verfassungsrichter, in der FAZ hat er das geschrieben, die evangelische Kirche würde ihren Luther so schlecht machen. Ich glaube, der ist katholisch. Luther, was Sie uns ja nun heute abgesprochen haben. Ja. Ich habe nur noch nicht mitbekommen, dass viele Protestanten ihren Luther so schlecht machen. Also da, wo der Herr das gelebt, das würde ich gerne mal wissen. Ja, ich würde schon behaupten, dass ich jedenfalls eine kleine Minderheit innerhalb der evangelischen Theologie vertrete. Also ich könnte Ihnen in Berlin noch den längst im Ruhestand befindlichen Neutestamentler Peter von der Ossen-Sacken nennen, der in ähnlicher Richtung denkt und in Göttingen der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Aber damit ist dann ungefähr Schluss. Also und Stengel in Halle hat auch ein sehr differenziertes. Okay, ja. Das haben wir schon, das haben wir genau, schon heute mehrfach positiv hervorgehoben. Genau. Aber nur noch mal zu der Luther-Dekade. Also keiner der genannten. Ich meine jetzt in Publikationen, also die haben dicke Bücher darüber geschrieben, die ich da erwähnt habe. Warst du jetzt? Dann war es der vor dir, der ist gegangen. Alles klar. Würde ich vielleicht sagen, wie spät ist es jetzt eigentlich? Ziemlich. 20 nach 9. 20 nach 9. Vielleicht die allerletzten noch. Und dann die zwei Fragen direkt am Stück, allerletzte Fragen und danach machen wir Feierabend. Nein, für Luther war die Judenfeindschaft viel wichtiger als die Türkenfeindschaft. Das ist auch daran zu erkennen, dass er in allen Phasen seines Lebens und eben immer gerade auch im Zentrum seiner Christuserkenntnis sind immer dann die Juden als die negative Kehrseite. Also das hat einen ganz anderen Status. Aber Sie haben recht, es gibt nicht nur eine, sondern es gibt mehrere, auch sehr ausführliche Schriften von Luther gegen die Türken, also vom Kriege wieder die Türken und dergleichen. Aber das ist nicht mit vergleichbarer Leidenschaft geschrieben. Und es hat auch mangels Türken in Deutschland keinerlei Konsequenzen gehabt. Er differenziert da auch mehr. Also das hatte ich vorher ja erwähnt. Also Krieg gegen die Türken, ja, aber eigentlich am besten nur beten gegen die Türken. Aber wenn die Türken uns angreifen, dann dürfen wir uns und müssen, muss der Fürst seine Untertanen vor den Türken auch verteidigen. Aber kein Kreuzzug, also nicht aus Glaubensgründen, sondern nur im Sinne eines Verteidigungskriegs. Also da steckt die Lehre vom gerechten Krieg irgendwo im Hintergrund. Also das ist differenzierter. Und wie gesagt, die Türken haben sogar eine gute Regierung. Mohammed hat er madig gemacht. Also irgendwann hatte Mohammed ein perverses Sexualleben vorgeworfen und so. Also das ist auch ein Topos, der zieht sich durch die gesamte Sarazenen-Literatur im sozusagen über Jahrhunderte. Er hat übrigens die Türken als die roten Juden bezeichnet, was wieder zeigt, dass er einen Zusammenhang sah. Und da würde ich dann auch wieder sagen, das ist irgendwie, also auch die Türken scheinen jüdische Hilfstruppen zu sein, sozusagen. Die Juden haben die Türken auf uns gehetzt. Aber es ist vielleicht ein bisschen spekulativ. Das Osmanenreich war damals natürlich eine große Supermacht. Ja. Das ist nicht wieder irgendwelche Minderheiten von heute, vielleicht die erleben. So ist es. Das war eine hochgerüstete Armee genau. Mit einer riesen Flotte. Genau. Das ist nun, da könnte auch differenziert sein, dass das nicht erfolgen hat. Und wenn der großen jüdischen Staat umgegeben hätte, der hätte wirklich auch anders geschrieben, weiß nicht. Das ist dann, ja, aber genau wegen dieser historischen Differenz zwischen Juden und Türken würde ich eben sagen, hat die Polemik gegen die Türken bei Luther auch eine größere Rationalität. Es gab tatsächlich so etwas wie eine Türkengefahr, aber es gab nie eine Judengefahr.